Jetzt viel Spaß beim Podcast mit René und Stefan. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Podcast Irgendwas ist doch immer, der Podcast mit René und Stefan. Herzlich willkommen zur 5. Ausgabe und hier ist für euch wie immer der Mann, der sogar seinen Müll nach Farben trennt. Hallo René. Hallo Stefan. Ja, sehr, sehr, sehr, sehr, sehr schmeichelhaft. Ich habe überlegt, wie kann ich dich begrüßen und ich bin ja schon mal froh, dass du heute nicht streikst. Ja, heute streike ich nicht, aber es war tatsächlich so, wir haben ja einen wunderschönen Tag, ne? Also heute ist der, welcher ist denn heute? 25. Nur fürs Protokoll. Ich glaube, Donnerstag, der 25. April. Genau, der 25. April und das Wetter ist wirklich der Hammer und als ich heute nach Hause kam, dachte ich so, eigentlich hätte ich jetzt richtig Bock laufen zu gehen, weil... Das wäre mal wär nachhaltig für meinen Körper, ne? Da tut man was für sich und so, aber dann fiel mir ja ein, oder besser gesagt auf dem ganzen Weg hierher war es mir schon bewusst, dass wir unseren Podcast aufzeichnen wollen, aber vielleicht wird er ja auch eine nachhaltige Wirkung haben, denn unser genau. Thema heute ist Nachhaltigkeit oder wie es auf Englisch heißt Sustainability. Wobei, vielleicht hat man den Begriff schon gehört. Ich habe noch nie gehört auf Englisch, aber ich fand es ganz interessant, den mal zu nennen. Die Frage ist, ob das dann das nachhaltig ist, wovon ja die Rede ist. Denn Nachhaltigkeit hat ja sehr, sehr viele interpretierbare Bedeutungen. Auf jeden Fall. Und es gibt viele Bereiche. Ja. Ja, viele Bereiche, viele Meinungen. Und ich glaube, du hast für diese Sendung einen richtig guten Weg gewählt, wie man diese Vielseitigkeit feststellen kann. Denn heute, zum ersten Mal in der Geschichte der zweiten Staffel unseres Podcasts, werden nicht nur wir sprechen, sondern ihr sprecht. Genau. Also richtig. Zumindest vier Vertreter von euch, wenn ich es richtig auf dem Schirm habe. Das ist absolut richtig. Ich habe mir mein goldenes Mikrofon geschnappt und habe ein paar Leute interviewt und das war sehr interessant, weil es auch so ein bisschen unerwartet war. Ne? War halt mal ein Test, aber ich glaube, im Nachhinein war das genau die richtige Entscheidung, so wie du sagst, René. Und das werdet ihr heute alles erfahren. Wir haben viel vor mit euch, also haltet euch ran und ich bin gespannt, was wir am Ende alles so zum Thema Nachhaltigkeit, sagen wir mal, verarbeitet haben oder angesprochen haben. Ich bin gespannt, ob wir das alles schaffen in der Kürze der Zeit. Dem Thema entsprechend arbeitet Stefan heute auch mit keinem elektrischen Gerät außer seinem Aufnahmegerät. Der hat sich alles feinsäuberlich ausgedruckt und ich habe im Gegenzug mir hier einen schönen Plastik-Coffee-to-go-Becher mit Strohhalm, zwei Strohhalme, damit mehr Kaffee durchkommt. Genau, also wir sind bestens für dieses kontroverse Thema gewappnet, würde ich sagen. Genau, und wir versuchen natürlich so mit ein paar Anspielungen auch euch zum Nachdenken anzuregen, so wie René es gerade getan hat. Ne? Warte mal, René, ich glaube, mein Wasserhahn läuft noch. Ist egal, ich lasse ihn laufen, wir sind ja bald fertig. Wir machen ja nur eine Stunde. Genau. Ich habe übrigens überlegt, für jedes L, was du in dieser Sendung sagst, einen Strohhalm mehr in den Coffee-to-go-Becher reinzustellen. Aber bevor wir ins Thema eintauchen, oder hast du noch was? Nein. Gut, bevor wir ins Thema eintauchen, genau, machen wir ganz kurzes Housekeeping, auch das gehört dazu. Stefan, dann lies mal Schriftgröße 40 oder was du da gedruckt hast, lese mal vor, was du da, was es Aktuelles zu vermelden gibt. Ja, Thema Nummer 1, Cross-Postings. Das bezieht sich auf die sozialen Medien, unter denen wir erreichbar sind. Twitter, Instagram, aber nicht auf YouTube. Genau, aber Cross-Postings ist erstmal eine andere Geschichte. Also bevor wir zu YouTube kommen, was Stefan damit sagen wollte, mit diesem kurzen Satz, dass wir zwar alle diese Kanäle bedienen, also es sind ja jetzt nur zwei, Instagram und Twitter, dass wir dort aber nicht den Weg der Cross-Postings gewählt haben. Das heißt, man wird auf Twitter Inhalte lesen, inhaltlich das Gleiche, aber nicht, dass einfach nur ein Link gepostet ist, der dann auf Instagram verweist. Ne? Also Das wäre ja die einfachste Variante, so wird es ja auch gehandhabt von vielen. Man postet zentral an einer Stelle und das wird identisch an alle verteilt. Und ja, dass wir wollen den Medien entsprechend die Inhalte bereitstellen. Und deswegen habt ihr bei Twitter unter Umständen andere Beiträge als auf Instagram oder in anderer Form, weil Instagram ist ja bildlastiger, Twitter nicht so. Genau. Ist das nicht auch eine Form der Nachhaltigkeit, so das Leben ein bisschen nachhaltiger zu gestalten, nicht sozusagen die Leute mit sinnlosen Informationen zuzumüllen, sondern mit qualifizierten Informationen? Eigentlich ist es Zeitverschwendung, ja. Weil es natürlich schneller an einer Stelle und es verbraucht weniger Strom, ne? Richtig, dann jetzt können wir auch nur diskutieren, wie die Seite aussieht, welche Farben die hat, welche Farben besser für die Umwelt sind und für die Energie und so weiter. Genau. Eine andere Sache, was auch damit zusammenhängt, Kanäle richtig zu benutzen, ist, was du schon gerade angesprochen hast, YouTube. Wir hatten überlegt, ob wir den Podcast auf YouTube stellen und wir haben uns jetzt letztendlich dagegen entschieden, weil der Kanal YouTube ist für Videos gedacht und auch wenn man möglicherweise die Reichweite über YouTube noch ein bisschen erhöhen könnte, haben wir uns gesagt, nee, wir sind kein visueller Podcast und deswegen werden wir definitiv vorerst, also eigentlich, zum aktuellen Stand werden wir nicht auf YouTube gehen. Ja, so. Genau. Ich wollte nicht sagen, niemals nie, aber genau. Ja. Aktuell haben wir das nicht vor und ich denke, das passt auch. Sehe ich genauso. Sehr interessant fand ich den Aspekt, das wusste ich gar nicht, weil ich keine iTunes-Möglichkeit habe. Aber du, René, und du hast da was Interessantes rausgefunden, wie man uns findet. Genau, also wenn ihr uns über YouTube schon nicht findet, dann bleiben euch nur die normalen Podcast-Kanäle, und zwar iTunes und Google Podcast oder eben genau. Auch podcast.de, glaube ich. Und wir Richtig. Hatten gesagt, wie hieß das andere? Acid? Nee. Ich kann mich gerade nicht an den Namen erinnern, aber ja, so egal, ihr sucht einfach bei eurem Wunschnetzwerk und zwar sucht ihr entweder nach Stefan irgendwas oder ihr oder sucht immer nach René. Immer René, genau, dann findet ihr uns auf jeden Fall. Ja, und für die unter euch, die mehr Zeit zum Tippen haben, die suchen einfach nach irgendwas ist doch immer und dann solltet ihr auf unseren Podcast stoßen. Aber ich denke, die meisten unter euch werden uns eh schon auf einer dieser Plattformen abonniert haben. Das galt jetzt nur für die Leute, die über Archive.org zum Beispiel kommen oder eben über Instagram oder Twitter die direkte Verlinkung auf die Folge genommen haben. Genau. Genau. Genug der Vorrede, René, würde ich sagen. Genug des Housekeepings. Ich glaube, jetzt können wir loslegen. Nachhaltigkeit. Ja. Du hast Interviews geführt? Ich habe Interviews geführt und wir haben lange überlegt, wie gehen wir mit den Interviews um und zerstückeln wir die oder spielen wir die sozusagen ausführlich, sodass jeder sein Interview zu hören bekommt, weil es gab sehr interessante Meinungen und die sollen ja auch alle zu Wort kommen. Wir haben uns gedacht, der Einstieg ist, glaube ich, ganz gut, wenn wir einfach mit einem Interview anfangen. Genau, die Interviews werden quasi die Leitfäden für und werden der Leitfaden für unser Thema sein. Das heißt, wir lassen uns diesmal von euch führen. Und genau. Da haben wir als erstes den Thomas, mit dem du gesprochen hast. Das ist korrekt, genau. Der Thomas ist der Erste, der jetzt gleich zu Wort kommt. Und deswegen direkt mal die Frage an den Thomas. Was ist für dich Nachhaltigkeit? Ja, also mir ist aufgefallen, dass Nachhaltigkeit so eine Art Modebegriff ist. Seit geraumer Zeit schwirrt das durch alle Medien. Genau. Und meine Neustimme sagt mir, das haben sich die Kapitalisten einfallen lassen, um irgendwie das Geschäft anzupuschen. Weil man darunter alles und nichts verstehen kann, hauptsache es ist mehr Umsatz und mehr Profit. Nachhaltige Wirtschaft heißt Rendite sichern. Ich esse zum Beispiel kaum Fleisch, weil ich einfach dieses Schlachten torpedieren möchte als Konsument. Ja. Ich denke, das ist auch schon nachhaltig, zieht das karmische Reaktionen nach sich, individuelle, kollektive Konsumation ist schlimm genug für den Planeten. Ja. Und, aber das ist genau so ein Trend, wie du sagst, ne? Also, wenn man jetzt so sieht, so Vegetarier zum Beispiel. Also, du bist kein reiner Vegetarier, du hast nur deinen Fleischgenuss reduziert, sozusagen, ja? So könnte man das sagen. Ja, stimmt. Ja. Also, Nachhaltigkeit ist aber jedem, der ist einfach so ein bisschen, nicht ein bisschen selbstverständlich sein, weil hier das. Der Gegenpol davon scheint mir noch zu sein, nach mir die Sinnflut. Das ist nämlich ein bisschen Verschwendung. Nicht ja. Ja, so, und wer so denkt, der wird sich die Finale nicht gerade interessieren. Ja. Für den ist mit dem Tod also aus. Und dann kommt dann diese Flut, aber das, ich denke, wird die jetzt alle Menschen also so nicht leben wollen. Genau, und letztendlich muss jeder wahrscheinlich seinen Beitrag dafür leisten. Man selber kann die Welt nicht alleine retten, sondern es funktioniert nur in der Gemeinschaft sozusagen. Ja, und man kann selber versuchen, konsequent anders zu leben, dadurch ein Vorbild zu sein und anderen anzuregen, vielleicht auch mal nachzudenken, warum ist er so, warum geht er auf den schwierigen Weg oder den einfachen und was bringt es denn uns an? Der allgemeine Verfall ist objektiv messbar, auch wenn die Straßen sauber sind und die Autos neu. Es geht also um ethisch-moralische Grundsätze und da sieht es natürlich zappenduster aus. Nach vedischer Zeitrechnung sind wir im Kali Yuga und das ist das Letzte vor dem großen Kehr aus und es wird wirklich von Tag zu Tag messbar schon. Wir haben ja einen großen ethisch-moralischen Verfall. Wenn man also in der Zeitkapsel, wenn man in 60 Jahren eingeschlafen wäre, und man wacht heute auf und geht durch die Straßen, würde man schon optisch umfallen. Ja, wir mögen uns ja kaum ausrechnen, wie es hier in 40 Jahren aussieht. Ich denke, dass Sex in jedem Bürgerpark dazugehört. Standard ist dann, ja. Also, schauen Sie bitte, wie viele Menschen süchtig sind, egal in welcher Form, ob es mal Tabletten, Drogen oder wie auch immer. Es gibt da tausend Süchte. Wie wenig eigentlich nur normal sind. Und das daran kann man ja am besten nicht verrücken. Okay, gut. Wir werden gleich weiterhören in dem Interview. Ganz kurz zu dem, was Thomas gesagt hat. Also interessant ist natürlich, dass er von einem Modebegriff spricht, ne? Und man merkt, dass er offenbar, und ich glaube, dass das vielen Leuten so geht, Schwierigkeiten damit haben, was eigentlich dahinter steckt. Ne? Das sagt er ja selbst. Und was ist denn Nachhaltigkeit? Also was hast du, Stefan, irgendwelche Dinge, die du als nachhaltig empfindest? Oder siehst du das wie Thomas, dass Nachhaltigkeit eher so eine Geschichte, wo es um Profit und um Rendite sichern geht? Ja, man muss da vielleicht erstmal so ein bisschen bei der Definition vielleicht anfangen, ne? Also in Vorbereitung auf die Sendung, ich habe vorher natürlich auch viel von Nachhaltigkeit gehört, aber habe es halt auch oftmals immer nur mit diesem Umweltaspekt in Verbindung gebracht, ne? Also nachhaltig irgendwie mit der Erde umgehen, mit dem Planeten sozusagen, so dass quasi das, die Nachfolgegeneration noch ein lebenswertes Leben haben und ja auch leben können. Also das ist ja eigentlich so die klassische Definition. Also aber du verbindest damit was Positives. Und glaubst ja, nicht, dass das so eine Sache ist, mit der versucht wird, irgendwie einen Reibach zu machen? Also ich habe jetzt durch die Interviews viele Aspekte gehört und natürlich kann man dem nicht ganz widersprechen, dass es wirklich so ist, ne? Also natürlich spielt es auch eine Rolle, dass es irgendwie eine Profitfrage ist und natürlich auch eine politische Frage und natürlich auch was man selber machen kann, ne? Also es gibt immer wieder irgendwelche Sperren, also Leute, die Hand irgendwie drauflegen, so dass man irgendwie nicht diesen Weg gehen kann, nachhaltig zu sein. Weißt du, der Profitgedanke, den sehe ich zum Beispiel gar nicht. Also für mich hat Nachhaltigkeit kommt aus einer völlig anderen Richtung. Für mich ist irgendwas nachhaltig, was Dauerhaftes. Ne? Also könnte nachhaltiges Gespräch führen, ne, was bei jemand anders lange anhält. Oder ich könnte Sache machen, die halt auch nachhaltig ist, ne, die lange wirkt. Also wenn ich, es könnte auch eine Aktion sein, die eben eine lange Wirkung hat. Das ist für mich Nachhaltigkeit, dass der Gedanke der Umwelt dahinter steckt, das ist mir komplett neu. Also es ist für mich dieses moderne Nachhaltigkeit, wobei ich in der Recherche festgestellt habe, dass dieses Wort Nachhaltigkeit wohl aus dem Jahr 1713 kommt, wenn ich das richtig auf dem Schirm habe, war das 1713, aus der Forstwirtschaft, wo jemand sagte, wir dürfen nur so viele Bäume fällen, wie auch wieder nachwachsen. Ne? Also und so kannte ich Nachhaltigkeit gar nicht. Also das war für mich eigentlich ursprünglich, also natürlich jetzt in den letzten Jahren schon, aber so ganz ursprünglich war für mich Nachhaltigkeit nicht damit verbunden, also nicht mit Umwelt. Ne? Für mich ist es eher so, dass man Nachhaltigkeit anwenden kann, um der Umwelt zu helfen. Ne? Ja, also das ist wahrscheinlich von dem ursprünglichen Begriff, wie du schon sagst, Forstwirtschaft, Wälder, halt auch so dieses Regenwald-Thema wahrscheinlich, ne? Also wo man sagt, irgendwie Wälder abholzen, das, wenn man sich so erinnert, so die, ja, in die jüngeren Jahre, hat man davon halt auch viel gehört. Aber schau dir zum Beispiel an, was so jetzt die letzten Jahre oder passiert ist, zum Beispiel LED-Lampen. Man hat keine normalen Lampen mehr. Das ist ja auch eine Form der Nachhaltigkeit, weil halt irgendwie Giftstoffe und zu viel Energie und deswegen hat man gesagt, okay, jetzt gibt es nur noch diese Lampen und mittlerweile haben die sich auch etabliert. Ne? Also das ist ja wahrscheinlich auch unbewusst eine Form der Nachhaltigkeit, die die Leute halt gehen. Wobei ich glaube, dass man Nachhaltigkeit manchmal erst auf den zweiten Blick sieht. Ne? Also man muss auch damit rechnen. Absolut. Dass Dinge sich auch verändern. Ne? Also was heute gut ist, kann sein, dass das morgen gar nicht mehr gut ist, weil man rausfindet, dass man vielleicht damit irgendwelche Schäden erzeugt, die langfristige Folgen haben. Oder eben, dass man Dinge besser machen kann, um tatsächlich nachhaltig zu sein. Ne? Und für mich steht diese Nachhaltigkeit auch im völligen Gegensatz zu Profit und Rendite, weil es geht ja zum Beispiel darum, Dinge nicht ständig nachzukaufen. Ne? Und Kapitalismus, ne, dem man ja Profit und Rendite zuschreiben könnte, funktioniert ja komplett anders. Ne? Also Kapitalismus will, dass du nachkaufst. Ne? Kapitalismus arbeitet mit sogenannter, wie heißt es, Obsolenz, gewollter Obsolenz, also Dinge, die geplant kaputt gehen, um eben einen Nachkauf zu erzeugen. Ne? Also für mich ist Nachhaltigkeit definitiv das Gegenstück zu Kapitalismus und zu Profit. Das Problem ist nur, dass Leute oft nicht die Kohle haben, ne, um sich Nachhaltigkeit leisten zu können. Das, genau, das werden wir in den weiteren Interviews auch nochmal hören. Aber du hattest gerade noch einen interessanten Fakt genannt, zu dem Thomas dann auch, glaube ich, noch einen Aspekt nennen wird. Also zum Beispiel dieses er spricht sozusagen diese Freitagsdemos von der Greta Thunberg, heißt die an, ne? Und das ist ja auch im Prinzip eine Bewegung, wo halt ein ganzes Team dahinter steckt, wo man schon sagen kann, das ist natürlich auch ziemlich durchgeplant und das geht eher in die Richtung wirklich, du brauchst halt irgendwie irgendeine Message, irgendeine Art der Mache und muss die Leute irgendwie mitziehen. Ne? Und richtig, genau das funktioniert ja da ganz gut. Genau. Ob man das jetzt gut oder schlecht findet, klar, das muss jeder für sich entscheiden. Ne? Aber Thomas sagt ja selbst, dass wir offenbar ein moralisches Problem haben, ne? Dass wir einen moralischen Verfall haben. Ne? Und dann ist es doch auch völlig in Ordnung, wenn man versucht, dem entgegenzuwirken, ne? Und vielleicht ist Nachhaltigkeit ja ein so ein Zugthema, ne? Weil diese Sachen, was er hat ja jetzt gerade auch noch über Sucht gesprochen, ne? Das heißt ja eigentlich, dass man konsumiert, ohne dass es notwendig wäre, also ohne Bedarf, ne? Das könnte man ja, daran könnte man ja eine Sucht festmachen, dass man mehr konsumiert als notwendig ist, ne? Und vielleicht entsteht sowas auch, das ist wahrscheinlich jetzt ein bisschen dünnes Eis, entsteht sowas auch durch Überfluss, ne? Also ich meine, oder eben aus Bequemlichkeit, also nehmen wir mal Computerspielsucht oder keine Ahnung, man geht da halt einfach seinem Bedürfnis ungebremst nach, ne? Und natürlich wird das heutzutage gefördert durch eben durch bestimmte, vielleicht ein elektronisches Gerät, ne, was eben eine schnelle Befriedigung bringt. Und da ist dann auch die Frage, ne, gerade so Handysucht, ne, wie nachhaltig ist es denn? Ne? Ich nehme das Handy in die Hand, das befriedigt mich eine Sekunde und dann eine Sekunde später brauche ich es schon wieder in der Hand. Ne? Also von daher, da hat er schon recht. Also da ist schon so ein leichter moralischer Verfall zu spüren, weil man überhaupt nicht mehr fokussiert auf eine Sache ist und die vielleicht auch gar nicht mehr so zu schätzen weiß, wenn man einfach aufgrund dieses Überangebotes das wegkonsumiert, ohne nachzudenken und ohne auch diese Wertschätzung dahinter zu haben. Genau, weil man halt alle Möglichkeiten eigentlich hat heute, ne? Ja. Egal in welcher Form. Ja. Und da ist wirklich die Frage, ist es halt normal, ne? Also die Frage stellt er ja selber auch, ne? Also ja. Aber ich finde, René, wir sollten Thomas nochmal zu Wort kommen lassen, denn das Interview geht ja weiter und da melden wir uns gleich wieder. Ja. Tablettendrogen oder wie auch immer. Es gibt da tausend Süchte, wie wenig eigentlich nur normal sind. Und das, daran kann man ja am besten, wie verrückt das Ganze ist. Was ist normal? Normal ist ja sozusagen seine, aus seiner persönlichen Sicht kann man ja sozusagen nur den Normalwert definieren halt. Ne? Genau, es kommt auch der Zeitgeist dazu. Aber es gibt eben auch absolute Messeinheiten, die sagen, unabhängig von Zeit und Raum, das und das ist Gesetz. Vokabeln wie Mitgefühl, Solidarität, füreinander dienen wollen, sich einbringen, das Ego zurückzunehmen, das falsche Ego abzuschleifen. Da ist also so viel zu tun. Die Menschen wollen das nicht hören, macht ganz andere. Hier und jetzt das Maximale rauspressen, Hedonismus pur. Also es bedeutet so aus deiner Sicht, müsste man eigentlich noch viel mehr tun, weil halt viel trotzdem noch auf der Strecke bleibt sozusagen. Ja, aber nicht staatlich verordnet und auch nicht durch eine Greta mit ihrem Hokuspokus, die für die Globalisten und für diese satanische Weltbild, das eine Versicherung beschleunigen soll mit ihrem, das ist ja sehr gut über Bande gespielt, was da läuft. Ja. Sondern nein, man muss zurückgehen, gibt es absolute Maßstäbe, die nicht von Menschen gesetzt wurden, die Menschen aber übernehmen können, auch leben können und dann funktioniert es auch wieder. Ideologien bieten mehr und das wird jetzt nachgerüstet. Das heißt, man möchte eine Art, ein Element davon machen, neben der Freiheit und neben der sogenannten Demokratie, sind wir doch auch für Nachhaltigkeit zum Beispiel, sind wir doch für den Umweltschutz und für den Sauberkeit und so weiter. Aber das soll, das Machtsystem als solches nicht fest. So, wenn man sich so an die Kindheit erinnert, dann war das Leben schon ein ganz anderes als heute, ne? Ja, es war Plus und Minus. Ich meine, Minus kommt so von lang, es gibt heute keinen Kinder- und Jugendschutz mehr. Ja. Ja, das Internet hat das weggeschliffen, wer also zugefahren will. Der kriegt den auch. Der kriegt den und dann werden junge Gehirne gleich vergiftet. Das ist kein Fortschritt. Auf der anderen Seite, wenn wir das Handy dann wieder nehmen oder das Smartphone, wie viele Menschen werden tatsächlich mal gerettet, wenn sie in Not sind, Kommunikationswege und so weiter, das wollen wir ja alles nicht reden. Also dieses neutrale Medium, die Technik, wird aber leider in unglückliche Richtung Also für die falschen Zwecke genutzt sozusagen. Ja, der Einzelne sollte dann, man stellt sich ja selbst auf den Prüfstand, ergibt sich ja auch, wenn man ein Tick älter wird, dann auch mal andere Quellen zu lesen und nicht nur im Bekanntenkreis und nicht nur den Zeitkreis, sondern was nicht nur Google fragen. Ja, Google ist ja eh. Und dazu schon, gibt es auch absolute Quellen. Jenseits von menschlichen Makeln, menschlichen Fehlern, menschlichen Spekulationen, die gibt es sowas überhaupt und wer glaubt, diese zu finden und so weiter. Und das hat mir sehr geholfen und seitdem ist auch alles sehr einfach. Das Leben ist ganz einfach. Aha. So, und wenn man Ja sagt, es hat ein paar Bedingungen, die so das falsche, die Laster, die fliegen dann alle über Bord und dann geht es wunderbar vorwärts. Okay. Ja. Das wäre natürlich mein Hinweis. Simple Living, High Thinking. Leben Sie ganz einfach, Sie brauchen nicht viel Geld. Sehen Sie, das können Schulden machen, das alle Rechnung bezahlen. Kümmern sich um geistige Werte, halten sich fit. Simple Living, High Thinking und machen Sie nicht jeden Zeitgeist mit. Schönes Schlusswort. Ja, Thomas, also mit dem letzten vielen Satz Dank hast du es auf den Punkt gebracht. Richtig, vielen, vielen Dank für deine Meinung und dass du die mit du uns geteilt hast. Du hast es hinter dir, Thomas. Thomas, du hast es geschafft, du kannst dich jetzt entspannen. Ja, genau, also es ist natürlich wieder so, dass er jetzt bei der Nachhaltigkeit, er stellt schon fest, dass Nachhaltigkeit mit Menschen zu tun hat, ne? Also dass im Prinzip wir da gefordert sind, ne? Also wenn wir überall das Maximum rauspressen wollen, dann werden wir halt auch nicht nachhaltig sein können, ne? Weil dann denken wir an uns und nicht an quasi das, wo es herkommt. Ja. In der Umwelt wird das mit Raubbau bezeichnet, ne, was man da macht. Und sicherlich kann man das auch, diesen Raubbau auch an andere Sachen binden, wie zum Beispiel Mitgefühl und Solidarität. Ne? Also da nur an sich zu denken, ist halt auch Raubbau gegenüber den anderen und hat auch nichts mit Nachhaltigkeit zu tun. Ne? Also ist nicht sehr nachhaltig und sicherlich auch nicht förderlich, ja. Genau, also nur in der Gemeinschaft wird es funktionieren, nachhaltig zu leben. Gemeinsam sozusagen diese Nachhaltigkeit umzusetzen, ne? Egal in welcher Form, das hatten wir jetzt ja schon festgestellt, dass es viele Bereiche trifft. Und ich fand sozusagen zum Schluss hatte man ja schon den Eindruck, dass es so ein bisschen ja, in die Richtung geht, er ist jetzt sozusagen hier auch von irgendeiner Bewegung und haut seine Parolen raus, aber ich finde, da steckt schon was dahinter auf jeden Fall, ne? Ich fand dieses, auch dieses Lebensmotto sehr, sehr cool, ehrlich gesagt. Ja, Nachhaltigkeit hat ja auch im Prinzip mit Sparsamkeit zu tun. Das ist jetzt nicht Sparsamkeit allein, das bringt nichts, ne? Da muss man schon noch ein bisschen weiterdenken, aber ich denke, wenn jemand sparsam im Leben umgeht, ne, dann wirkt sich das auch immer auf die Ressourcen aus, die man nutzt. Wo bist du denn nachhaltig, Stefan? Also was für nachhaltige Dinge machst du denn so, außer dass du irgendwelche Sendepläne einseitig in Schriftgröße 40 auf A4 druckst? Genau, statt sie am digitalen Bildschirm zu gucken. Ja, nee, genau. Aber erzähl mal. Ja, nachhaltig, das ist wirklich interessant. Wo bin ich nachhaltig? Also ich muss ganz ehrlich sagen, wo ich nicht nachhaltig bin oder wo ich selten hingehe, ist so Biomärkte, Bioprodukte, vielleicht in normalen Supermärkten. Aber das ist ja auch so ein Thema, wo ich mir nicht ganz sicher bin, ist das wirklich diese Nachhaltigkeit, ne? Also, ja, da lässt man sich vielleicht manchmal täuschen durch irgendwelche Siegel, ne? Weil da ist so eine, ich denke, durch diese Siegelübermacht, die das im Moment gibt, dass man da so ein bisschen auch sich vielleicht getäuscht fühlt, ne? Weil man könnte ja fast meinen, dass jedes Unternehmen sein eigenes Siegel rausbringt, um das dann sein Produkt unter dieses Siegel zu stellen. Genau, ne? Das wird übrigens auch noch in dem ein oder anderen Interview angesprochen, deswegen, da könnt ihr euch drauf freuen. Aber da ist ja auch die Frage, warum ist Bio in der Regel teurer? Weil du hattest ja vorhin eigentlich gesagt, hat halt, also wer jetzt den Bogen auf den Kapitalismus zu ziehen, ja, ne? Also warum ist das so? Also das würde ja eigentlich ein Argument dafür sein, dass es schon so ein bisschen auch um Geld geht, ne? Ja, das Problem ist, dass natürlich Marktwirtschaft immer eine Rolle spielt, ne? Und dass natürlich auch findige Geschäftsmacher dann auf diesen Zug aufspringen und versuchen, mit bestimmten Trends eben bestimmten Profit zu machen. Aber das jetzt ist muss auch dazu genau sagen, wieder der Punkt, ne? Eine Sache, die jetzt vielleicht regional ist und so, die mit mehr Aufwand und nachhaltiger produziert wird, ne? Kann schon sein, dass die teurer ist, ne? Also und das ist auch ein guter Punkt, dass Nachhaltigkeit eben auch nicht für jeden finanzierbar ist. Aber da werden wir wahrscheinlich später auch noch drauf zurückkommen. Nur, jetzt ist ja Bio nicht das Einzige. Also ist es... das stimmt. Soll ich dir noch ein paar Vorschläge machen, wie man nachhaltig sein kann? Oder ja, ich kann dir noch ein paar Sachen sagen. Also wenn wir schon so bei Bio waren, also im Bereich Lebensmittel zum Beispiel, wenn man so an Obst denkt, gibt es ja die Möglichkeiten, günstig Obst, wenn es jetzt zum Beispiel aus Griechenland kommt, dann hat es ja auch eine lange Lieferkette hinter sich, sage ich mal, als wenn man jetzt irgendwie vielleicht etwas teurer Obst aus der Region zum Beispiel kauft, ne? Also das ist ein klassischer Fall von nachhaltig sich zum Beispiel ernähren. Also im Prinzip ist das schon ja wahrscheinlich ein gutes Messkriterium, ne? Also je weiter weg, desto weniger nachhaltig ist es, aber da muss auch dazu sagen, es gibt ja regionale Artikel und wenn man da mal auf die Rückseite guckt, da steht dann irgendwie Brandenburger Wurst und die kommt dann aus Italien oder Rumänien oder so. Und da darf man sich natürlich auch nicht von täuschen lassen. Ja. Genau. Aber Nachhaltigkeit kannst du ja nun nicht nur mit Essen oder mit Einkäufen. Ne? Ich würde mal ein paar Sachen aus meinem Leben vielleicht kannst du das eine oder andere mit anwenden. Eins haben wir gemeinsam auf jeden Fall. Na, jetzt bin ich mal gespannt, dann sag mal. Wir nutzen öffentliche Verkehrsmittel. Richtig, also das ist definitiv ein Punkt und das ist auch was, wo ich sehr drauf achte, auch nicht nur jetzt unter der Woche zur Arbeit, sondern auch tatsächlich am Wochenende, wenn die Möglichkeit besteht, versuche ich immer aufs Auto zu verzichten und tatsächlich mit dem öffentlichen Verkehrsmittel zu fahren. Das ist in Berlin komplett unproblematisch, ne? Und eigentlich auch entspannter. Also da ist es tatsächlich mal so, dass der nachhaltigere Weg möglicherweise nicht so eine große Herausforderung darstellt und man nicht so einen großen Schritt aus seiner Komfortzone machen muss. Genau, was aber nicht heißen soll, dass wir keine Möglichkeit haben, Auto zu fahren, aber für die Stadt gebe ich dir vollkommen recht. Berlin hat so ein gutes öffentliches Verkehrsnetz, es lohnt sich halt auch in der Regel nicht, mit Auto in die Stadt zu fahren. Genau, weil man spart sich ein bisschen Stress. Wird dann entsprechend teurer. Und da muss man sagen, da ist ja zum Teil auch schon, da sind Maßnahmen ergriffen, die jetzt vielleicht eher zum Umweltschutz ist aber nachhaltig, ne, die zum Umweltschutz beitragen, dass halt bestimmte Fahrzeuge in bestimmte Zonen auch nicht mehr rein dürfen. Ne? Das tut bestimmten Leuten weh, aber ich glaube, da muss man auch tatsächlich ein bisschen umdenken. Ne? Eine andere Sache ist zum Beispiel, wenn wir bei Mobilität sind, mit dem Zug statt mit dem Flugzeug. Da muss ich sagen, das ist eine Sache, richtig, die mir sehr schwer fällt, weil ich das Flugzeug jetzt nicht unbedingt wegen der Geschwindigkeit bevorzuge, sondern einfach wegen dem Ausblick, muss man so zu sagen. Aber das ist natürlich wirklich ein Punkt, der schon einen entscheidenden Unterschied machen könnte. Wobei ich gehört habe, beim Flugzeug liegt der Literpreis, den man verbraucht, also die Litermenge, die man verbraucht, pro Passagier im Schnitt bei 10 Liter. Ne? Also ist jetzt vielleicht weniger, als man denken mag. Ja, wobei, aber das ist auch ein gutes Beispiel, ne? Stell dir vor, also warum fliegen so viele Leute und nutzen nicht die Bahn? Da spielt ja auch die Preispolitik eine Rolle, ne? Was wäre, wenn ein Flug richtig teuer wäre, so ein Inlandsflug zum Beispiel? Würden die Leute dann trotzdem noch fliegen oder würden sie sagen, naja, nehme ich lieber die günstigere Bahn? Und es ist teilweise wirklich so, dass Flüge günstiger sind als die Bahn. Also nach Köln kann man schon mit dem Flugzeug für weniger Geld anreisen als mit dem Zug. Das ist halt, aber ich glaube, da ist auch die Politik gerade gefordert und man hört ja auch, dass es Diskussionen gibt in die Richtung, dass es den Inlandsflügen an den Kragen geht. Also das ist natürlich auch ein Beispiel dafür, dass die Politik sich schon so ein bisschen sorgt in die Richtung oder ein bisschen Maßnahmen ergreift. Ob es am Ende das bringt, weiß ich nicht. Ne? Ja, und da wird aber ganz schnell auch der Vorwurf der Bevormundung kommen. Ne? Ich glaube, man muss dieses Nachhaltigkeitsthema einfach noch deutlicher platzieren. Ich finde einen super Zug, die Geschichte mit den Plastiktüten, die jetzt tatsächlich, ich glaube, mittlerweile Geld kosten. Ne? Das finde ich. Da möchte ich Einspruch einlegen, ehrlich warum? Gesagt. Weil das ist ein Thema, was mich richtig ärgert. Echt? Also, ich finde es gut. Also, ich finde es gut, muss zu Ende reden. Nicht, dass man jetzt hier was Falsches denkt. ich finde es gut, dass man gegen das Plastik vorgeht, aber es kann doch nicht sein, dass ich als Kunde jetzt bezahle für eine Plastiktüte. Ich finde das völlig in Ordnung. Nein. Du kaufst da etwas. Weil dann, was ändert das? Ich kaufe mir die und hab trotzdem eine. Das ändert, dass du sie nicht kaufst. Aber warum? Ich habe zum Beispiel immer einen Stoffbeutel dabei. Das klingt jetzt wie vielleicht total öko, obwohl heutzutage wahrscheinlich nicht mehr so öko wie vielleicht vor einigen Jahren noch. Also ich habe immer einen Stoffbeutel bei, damit ich keine Plastiktüte kaufen muss. Und ich kann mich auch nicht erinnern, wann ich das letzte Mal eine Plastiktüte im Laden gekauft habe oder mitgenommen habe. Selbst ich gehe in meiner Mittagspause fast täglich in den Supermarkt und hole mir da am Brotstand was, ein Brötchen oder so. Ich nehme dieses Brötchen in die Hand, ich nehme keine extra Tüte dafür. Und ich finde es ehrlich gesagt auch wirklich blöd, wenn man wegen einem Brötchen sich da eine Tüte nimmt. Ich nehme für Obst und Gemüse nehme ich nie eine Tüte. Das lege ich mir lose in den Einkaufswagen, außer Rosinen. Ja. Das kenne ich noch früher vom Bäcker. Da ist man auch mal mit seinem Stoffbeutel losgegangen und hat gesagt, hier 20 Brötchen zum Beispiel. Und dann hat er die in den Beutel gemacht. Ja. Nee, und das ist, überleg mal, wenn das jeder machen würde, ne? Da ist auch die, war das Thomas, der gesagt hat, dass man so als Einzelner da nicht so viel machen kann? Ich glaube, bin mir nicht ganz sicher, aber das ist ja auch eine Denkweise, die vielleicht einige haben, dass sie sagen, ja, was bringt denn das, wenn ich jetzt hier halt keine Plastiktüte kaufe, dann kaufen 10 andere eine Plastiktüte. Aber diese Denke ist halt komplett falsch, ne? Weil, andersrum müssten alle denken. Ne? Jedem müsste klar sein, dass er mit seinem kleinen Beitrag in Summe was Großartiges leistet. Ne? Genau, mein kleiner Beitrag für das ganze System sozusagen. Genau. Ne? Aber nochmal zu den Plastiktüten. Also ich würde es halt konsequenter finden, wenn man sagt, du kannst keine mehr kaufen, weil das wäre für mich die Lösung. Das ist doch wieder so was Halbgares. Weil du hast doch die Freiheit, eine Plastiktüte zu kaufen. Da musst du halt, ich finde sogar, dass, weiß ich nicht, 50 Cent viel zu wenig sind. Ich finde, so eine Plastiktüte sollte von mir aus 3 Euro kosten. Und dieses Geld könnte man dann nutzen, ne, um den Schaden, den Plastik erzeugt, vielleicht an anderer Stelle zu bereinigen. Das gibt es übrigens auch für Leute, die fliegen. Ne, die können ja auch ihre Flugmeilen irgendwo auf irgendeiner Webseite eingeben und dann bezahlen Spenden. Sie für ihre Flugmeilen Geld und dieses Geld wird dann tatsächlich für nachhaltige Projekte eingesetzt. Ja. Wollte ich jetzt aber nicht bei der Plastiktüte unterbrechen, weil du liebst sie ja offensichtlich. Naja, nee, aber du musst natürlich aufpassen mit dem, was du jetzt gesagt hast. Könnte ja schon wieder der Anreiz entstehen, dann würde ich ja mit dem Kauf von Plastiktüten auch ein bisschen helfen, sozusagen. Ja, das ist leider... Ne? Das ist so ein bisschen der Teufelskreis, ne? Und natürlich gebe ich dir recht, es ist nicht gut, Plastiktüten zu nutzen. Supermärkte reagieren ja jetzt. Die ersten großen Ketten wollen zukünftig auch darauf verzichten. Ne? Ja, diese Gemüsetüten, ne? Die werden nämlich super gerne benutzt als Einkaufstüten. Dann gehst du in den Laden, nimmst so eine Gemüsetüte und machst da den Einkauf rein. Richtig, richtig. Ne? Und ich finde, also, dieses Nicht-Kaufen von Plastiktüten, das tut gleich eine zweite Sache, die ich halt als sehr nachhaltig empfinde und auch versuche zu machen, und zwar Müllvermeidung, ne? Also oder Müll reduzieren. Ja. Vermeiden lässt er sich nicht. Und ich meine damit nicht, dass ich den Müll im Supermarkt lasse und die Packung da abmache und dort lasse, sondern dass man halt auch beim Kaufen darauf achtet, dass man Sachen holt, die vielleicht nicht so extrem eingepackt sind. Ich hatte den Fall mit einem Hanuta an der Kasse, den ich mir gekauft habe. Da war ich schon ziemlich enttäuscht, als ich die Außenverpackung abmachte, um mir einen Hanuta rauszunehmen und gesehen habe, dass der nochmal eingepackt ist und dass da noch ein Stück Pappe drin ist, wo mir völlig der Sinn nicht klar ist, warum man sowas macht. Und das ist für mich ein Grund, genau diesen Riegel nicht mehr zu kaufen. Ja, naja, das ist der Sinn dahinter ist, den Anreiz zu schaffen, das zu kaufen. Weil stell dir vor, da würde nur das kleine Hanuta-Stück in der Packung sein. Du würdest Rückschlüsse drauf schließen oder drauf machen können, dass es nur so ein kleines Hanuta ist, hättest du es dann vielleicht nicht gekauft. Ja, aber dann finde ich auch, dass solche marketingtechnische Gründe müssen, genau, ne? Da müssen so ein Unternehmen müssen dann aber auch abgestraft werden, ne? Und genau das ist es, was wir als Beitrag leisten können, ne? Nicht, dass wir einfach das nicht kaufen, ne? Nicht, dass wir uns jetzt hier irgendwo in die Öffentlichkeit stellen und sagen, Hanuta ist scheiße, ne? Sondern dass man konzeptionell andere dass Beispiele man, genau, auch, dass man konzeptionell die Idee hat, okay, das ist nicht gut, irgendwie unnötigen Verpackungsmüll zu haben. Ne? Und ich finde, rein theoretisch wäre es auch eine coole Idee, wenn man Verpackungen bezahlen, also wenn man Unternehmen Verpackungen anrechnen würde, ne? Also im Verhältnis zu ihrem Produkt. Ne? Also je größer das Produkt, desto größer muss zwangsläufig auch die Verpackung sein. Aber wenn man da ein Verhältnis rausrechnen könnte und sagen könnte, das Unternehmen muss Gebühren, ich sag mal jetzt nicht bewusst Steuern, sondern muss Gebühren bezahlen für, wenn es über ein bestimmtes Verhältnis kommt, dann reguliert sich doch sowas. Genau, also man kann ja auch zum Beispiel die Verpackungsstandards etwas verändern, sodass quasi dieses Problem nicht mehr besteht. Ne? Gibt es ja auch schon. Aber ne? Also du hast natürlich vollkommen recht. Wir haben den Fall mit den Verpackungen. Es ist tatsächlich so, dass jeder Karton, ne, jede Umverpackung ist lizenziert. Also nicht im Sinne von Markenschutz genormt. Jetzt, sondern die müssen für diese Packung Geld bezahlen, die Hersteller. Okay. Da gibt es so eine Gebühr, müssen wir mal nachschlagen. Was ich ein bisschen in unserem Podcast vermisst, ist dieser Faktencheck, weil es ist natürlich auch so, in dem laufenden Gespräch kommt man auf Themen, die man jetzt im Detail nicht recherchiert hat. Aber das ist aber das sowas, Gute an so einem Podcast. Wir werden sowas mal nachreichen. Also es ist definitiv so, man kann auch mal auf die Verpackung gucken. Vielleicht ist da auch bei Amazon-Päckchen, ne? Also diese Umverpackung aus Pappe, dafür wird extra Geld bezahlt. Die müssen registriert sein, so ist es. Die müssen registriert sein. Wobei ich sagen muss, also in der Regel funktioniert es bei Amazon gut, weil da werden eigentlich, bei vielen Artikeln, die werden so gut verpackt, dass da eigentlich nicht viel Umverpackung dabei ist. Sowas geht auch mal richtig schief, also ich habe da auch schon Fälle. Ja, das kommt immer darauf an, was du bestellst. Ne? Eine SD-Karte in einem A4-Karton ist jetzt nicht so gut. Nee, das habe ich auch noch nicht erlebt. Die kommt dann in einem kleinen Umschlag, was okay ist. Genau. Aber wir wollen ja jetzt hier keine Werbung für Amazon machen, sondern wir waren beim Supermarkt und natürlich hast du recht, mach mal deinen Wochenendeinkauf, pack den zu Hause aus und nimm die Umverpackung weg. Dann kannst du erstmal zur gelben Tonne rennen und die ganzen Plastikverpackungen wegschmeißen. Also da ist auf jeden Fall noch Luft nach oben, um das zu reduzieren. Und das ist auf jeden Fall eine gute Sache. Du hattest ja schon die Plastikstrohhalme und Plastikgeschirr angesprochen. Genau, das da sagt man auch lieber ist spülen ja auch statt eine wegwerfen. Spülen statt wegwerfen, ne? Viel nachhaltiger. Ja, und das wird sich jetzt auch ändern, ne? Das hat die EU beschlossen, dass es zukünftig Strohhalme aus Glas geben soll oder aus Holz, Bambus war das, glaube ich, ne? So Ersatz, genau. Ja. Gut, da würde ich mal sagen, lassen wir mal den Marco zu Wort kommen, damit wir hier nicht in zeittechnische Probleme kommen. Den Marco hast du auch gefragt. Genau, und was Marco gesagt hat, das hört er jetzt. Ja, viel Spaß. Tust du denn selber was dafür, um so ein bisschen nachhaltiger zu leben? Ja, ich denke schon, ne? Also soweit wie das am besten meine Möglichkeiten ist. Also ich mache auch Mülltrennung. Ja. Zum Beispiel selber? Zum Beispiel, da geht es halt los und die sind ja nicht nur einer auf diesem Planeten, sondern eine ganze Vielzahl von Menschen ist halt schon verreilt. Für mich ist das so, dass halt ja, zum einen die Politik gefordert ist, ne? Die Macht haben. Ne? Also das ist tatsächlich auch so. Wie schon Spider-Man sagt, aus viel Macht wächst große Verantwortung. Ne? Mhm. Und zum anderen aber auch, die jeder Einzelne dazu beitragen kann. Ne? Und ich denke aber, gerade in größeren Fragen ist halt einfach die Politik gefordert. Und da muss ich wieder zurück sagen, so schon wenn man schon mal vor 200 Jahren, wo Karl Marx schon damals geschrieben hat, das Kapital, ja, hat er schon auch schon geschrieben, zum Beispiel, was das Kapital und auch der Kapitalismus für die Umwelt bedeutet. Ne? Und hier denke ich mal, ist ein strukturiertes gesellschaftliches Problem. Also wir können zwar als jeder Einzelne zum gewissen Teil beitragen, ne? Aber im Ganzen ist halt allgemeines Umdenken erforderlich. Ne? Und das ist wirklich tiefer verwurzelt. Also das ist zum Beispiel Leute wie derzeit Donald Trump, der sich ja absolut gegen die Klimapolitik ausspricht, ja. Ne? Dass es solche Leute geben wird. Ne? Und dass die natürlich in ihren eigenen Interessen handeln, ist klar. Was ich aber immer wieder erstaunlich finde, dass es genug Leute gibt, die immer wieder diese Leute auch wählen und somit unterstützen. Auch, dann. Unterstützen ja. Die Ursache liegt wirklich in der Verantwortung der Führenden. Ne? So, also ich kann jetzt zum Beispiel Müll trennen, ne? Was letztendlich aber mit diesem getrennten Müll passiert. Das kannst du nicht beeinflussen. Das entzieht sich meiner Kenntnis und auch meiner Verantwortung. Ne? Wie ist es denn so in deinem Freundesbekanntenkreis? Also ist es ein Thema oder? Ich denke schon. Also würde jetzt niemanden, ich würde mir jetzt, sagen wir mal, angucken, gedreht, niemanden einfallen, der sagt dann, ja, mir ist Klimaschutz egal oder es geht mich nichts an. Ne? Ja. So, also ich denke mal, im Umkreis ist das schon bei vielen so angekommen. Ne? Und ich finde es auch gut, dass gerade jetzt auch diese jüngere Generation sieht mal sehr Freitagsprotesten und so. Sich für dieses Thema sensibilisiert und die wird es auf alle Fälle betreffen. Ne? Ja, also für die wird es spätestens unsere nächste Generation, die werden die ersten Konsequenzen unserer Klimaschluderei zu spüren bekommen. Ja, genau das ist der Punkt. Es sind nicht wir diejenigen, danke erstmal Marco, vielen Dank für deine Meinung und für deinen Beitrag dazu. Du kannst gleich noch deinen zweiten Teil, da gibt es ja noch ein bisschen mehr zu sagen, der kommt gleich, wir wollen mal kurz einsteigen hier. Weil das ein guter Punkt ist. Wir sind möglicherweise gar nicht mehr von den ganzen Folgen betroffen. Ne? Vielleicht spüren wir sie jetzt ein bisschen. Die es nachher treffen wird, sind die nachfolgenden Generationen. Und deswegen finde ich so eine Punkte, wie dass jetzt ein junges Mädchen da so eine so ein Thema vor sich herschiebt. Ne? Also die Greta Thunberg, heißt sie Thunberg? Greta Thunberg, genau, die Schwedin. Bei Kindern merke ich mir den Nachnamen immer nicht. Genau, dass die, das ist eigentlich ein gutes Signal. Die Frage ist, ob wir nicht in der Pflicht sind, unseren Kindern diese Vernunft mit auf den Weg zu geben, ne? Weil es ist schon erstaunlich, wie alt ist die? Oder ich muss ja mal gucken, ich habe hier witzigerweise, ich glaube, die ist, liegt hier auf meinem Schreibtisch mit einer Zeitung. So? 16 ist sie. Also ist ja eine Schülerin. Oh, na gut, die ist 16, die sieht aus wie 10. Egal. 16 schon, okay, ja. Genau, also es ist natürlich nicht selbstverständlich, dass ein Kind sich im Kindesalter damit auseinandersetzt. Ne? Das heißt, eigentlich müssen wir, eigentlich müssten, wenn es funktionieren würde, müssten die Kinder zu uns sagen, ey, mach das mal alles anders, damit ich auch noch ein bisschen was von der Erde habe. Aber es funktioniert ja nicht, ne? Weil wir Kinder haben ja selber auch nicht an so eine Themen gedacht, weil dafür ist man dann einfach viel zu sehr Kind. Ne? Deswegen glaube ich, ist es in unserer Verantwortung, den Kindern ein Geschenk zu machen und eben dieses Thema anzutreiben, auch wenn es uns gar nicht mehr betrifft. Ja, wobei ich sagen muss, also ich persönlich, ich weiß nicht, wie es euch geht oder dir, René, ich wurde eigentlich so in die Richtung Sparsamkeit erzogen, also so ein bisschen mit dem, was man hat, sorgfältig umgehen, aber Ich finde halt auch diese Initiative von der Kreta, gut, der Thomas hat das jetzt natürlich ganz so ein bisschen radikaler gesehen, ne? Aber im Prinzip kann ich ihm da schon so ein bisschen folgen, weil am Ende ist es ein aktueller Medieneffekt auf jeden Fall. Es gibt Diskussionen, dürfen die Schüler dafür die Schule sausen lassen, wenn die freitags sozusagen demonstrieren? Das ist ja auch sehr umstritten und sehr kontrovers diskutiert. Und die Frage, die ich mir inzwischen stelle, wird dieser Effekt irgendwann abebben? Ja, na, mit Sicherheit wird er abebben. Ne? Also ja. Ich finde es gut, dass dieses Thema jetzt so aktuell ist, weil es trifft es halt auf den Punkt. Ne? Kinder beschweren sich, was mit ihrem Lebensraum passiert, ne? Wie gesagt, es ist nicht selbstverständlich, dass ein Kind das tut, weil es einfach dafür viel zu sehr Kind ist. Und wenn dann Leute sagen, die sollen mal lieber zur Schule gehen, die Kinder, und was lernen, statt auf der Straße zu streiken, da muss man sagen, diese Worte habe ich von in einem Interview gehört. Ein Politiker? Ich glaube, es war ein Professor, der hat gesagt, offensichtlich haben die Kinder sehr gut in der Schule aufgepasst und deswegen gehen die jetzt auf die Straße. Und genau das ist in meinen Augen auch richtig. Ne? Also ja, also da, ich finde das eine völlig richtige Richtung, in die das alles geht, ne? Und da kann man natürlich auch nur hoffen, dass die Kinder, die da jetzt in diesen Streik treten, sich auch mit der Thematik richtig auseinandersetzen und das nicht als schulfrei empfinden. Ja. Das wollte ich gerade sagen. Was glaubst du, wie viel Prozent der Schüler, die nicht nur in Berlin, sondern eigentlich ja Deutschland und ich glaube auch europaweit, ne, an diesen Veranstaltungen teilnehmen, wie viel Prozent davon stecken echt mit Herzblut dahinter und wie viel laufen einfach nur mit, weil sie nicht zur Schule müssen? Also ich glaube, da stecken leider wenige hinter. Ich glaube, dass es weniger als die Hälfte ist. Und da sehe ich halt uns in der Pflicht, ne? Also uns als Erwachsene und auch als Eltern, dass wir dieses Thema halt kindgerecht vermitteln. Ne? Ja. Also ich fand den Spruch gut, den Marco gesagt hat, aus großer Macht kommt große Verantwortung. Ne? Das ist ja ein Spruch aus dem Marvel-Comic Spider-Man. Genau. Und diese große Macht, ne, die haben wir als Erwachsene. Also wir sind ja als Erwachsene in Positionen, wo wir mehr bewegen können als Kinder. Und da ist halt dann auch eine Verantwortung. Jetzt müssen wir gucken, was können wir mit unserer Verantwortung tun. Ne? Und dazu gehören eben Sachen wie, dass wir selber versuchen, nachhaltig Dinge zu tun, auch wenn wir vielleicht nachher gar nichts mehr davon haben, ne? Und dass wir eben auch diese Idee den Kindern vermitteln, weil also manche Sachen empfinden wir, du hast ja schon gesagt, wir sind da offenbar anders erzogen, als Selbstverständlichkeit, also das fängt damit an, Sachen nicht auf die Straße zu werfen, ne? Das ist für das wurde mir als Kind mit auf den Weg gegeben, ne? Damals nicht mit dem Nachhaltigkeitsgedanken, aber es hat letztendlich dann auch nachhaltigen Effekt. Ne? Ja. Das ist auch dieser Respekt, ne? Was Thomas angesprochen hat. Also simples Beispiel, guck dir an, wie die Haltestellen aussehen. Warum liegen da überall Zigaretten, wenn eigentlich ein Papierkorb da ist? Also auch, wo man Zigaretten ausmachen kann. Das hat wieder mit Bequemlichkeit zu tun. Ne? Ja. Ich habe gehört, dass Bequemlichkeit übrigens, dieser innere Schweinehund ist ja ein großes Problem in jeder Hinsicht, ne? Oder diese Bequemlichkeit, Komfortzone, dass das aus der evolutionsgeschichtlich sein soll. Und zwar hängt es damit zusammen, dass uns Bequemlichkeit in der Vergangenheit, also ich meine so in der Urzeit, quasi auch das Überleben gesichert hat. Ne? Weil wenn wir zu faul sind, auf den Baum zu klettern, um, weiß ich nicht, irgendwelche Früchte darunter zu holen oder so, riskieren wir auch weniger und sichern uns damit unser Leben, unser Überleben. Ne? Ja. Aber die Zeit ist ja nun langsam vorbei, aber steckt halt tief in uns drin. Ne? Und es ist halt einfacher, irgendwie Müll aus dem Fenster zu werfen, als erst extra runterzulatschen und dann vielleicht 20 Minuten von seiner Lieblingssendung auf RTL zu verpassen. Ne? Und da, richtig, da muss ein Umdenken stattfinden, ne? Und weil das Thema an sich scheint ja für alle schick zu sein. Also er sagt ja auch, dass da eine Akzeptanz zu spüren ist. Ne? Auf jeden Fall, ja. Aber da ist halt, muss halt mehr Aktion ran, ne? Wobei man das wirklich, kann man schon mal vorwegnehmen, also in allen Interviews kam wirklich raus, dass im Freundesbekanntenkreis, Kollegenkreis, überall, das Thema ist aktuell und es wird auch beachtet, ne? Ja, ist ja gut, dann sind wir auf dem richtigen Weg. Ne? Also Recycling zum Beispiel ist ja wahrscheinlich so ein Trendwort, was schon sehr, sehr alt ist. Da steckt ja genau dasselbe hinter. Ne? Damals hat man vielleicht nicht mit dem Wort Nachhaltigkeit gearbeitet, sondern immer mit Umweltschutz und so. Aber die Idee ist halt immer dieselbe. Ne? Ressourcen sparend umzugehen. Und vielleicht, weil du sagtest, komischerweise fühlst du das, als wenn das so für dich in deiner Kindererziehung Standard war? Vielleicht hängt das aber damit zusammen, dass wir ja beide aus einem Land kommen, in dem Ressourcen sehr begrenzt waren. Ja, ja. In dem Ressourcen sehr begrenzt waren und wo das komplette Land halt ressourcensparend einfach auch denken musste. Ne? Deswegen hier diese Recycling-Geschichte, ne? Pfandflaschen und sowas, das ist ja in der Bundesrepublik auch erst nach der Wende wieder eingeführt worden, ja. Ne? Weil da offensichtlich die Notwendigkeit nicht bestand. Ne? Und wahrscheinlich und vielleicht, ne, also ich möchte jetzt hier nicht in Nostalgie ausbrechen, aber vielleicht ist in der Hinsicht, sind wir vielleicht auch einen Schritt zurückgegangen. Ne? Also vielleicht war das tatsächlich so, dass gezwungenermaßen in der DDR nachhaltiger gedacht wurde, ne, als es jetzt ist. Auf jeden Fall, aber das zeigt halt auch, ich meine, die Wende ist jetzt 30 Jahre her und noch gibt es genug Leute, auch aus der DDR-Generation, und die sind halt, haben ein anderes Leben geführt, was diese Richtung Nachhaltigkeit jetzt angeht. Ne? Ja, also gibt genug andere Dinge. Das bringt halt auch, ne? Genau. Und die Sache ist die, also wenn diese Generation weg ist, muss halt irgendwie dafür gesorgt werden, dass sozusagen so ein bisschen dieses nachhaltige Denken weiterlebt. Ne? Also das muss man schon, ich meine, du hast Kinder, hast du denen ja hoffentlich mitgegeben. Definitiv. Ne? Das sind, da sind es aber dann eher Werte, ne? Die halt auf Nachhaltigkeit mit sich ziehen. Ne? Und da zwei DDR-Themen möchte ich dann trotzdem vielleicht schnell loswerden, weil die gerade gut passen. Und zwar zum einen habe ich im Zusammenhang mit dieser Obsolenz, kennst du dieses Wort? Ich finde es zu kompliziert. Ich gucke gleich nach, wie es heißt. Egal, also da geht es darum, dass Dinge halt bewusst kaputt gehen, damit sie nachgekauft werden müssen. In der DDR war es aber genau andersrum. Aufgrund der Rohstoffe, habe ich ja gerade gesagt, mussten Dinge lange halten. Und da waren eben Tests für zum Beispiel Waschmaschinen so intensiv, ne, und so lange, um sicherzustellen, dass so ein Gerät dann eben auch so lange wie möglich hält, ne, weil es einfach nicht möglich war, da massig viele Geräte auf den Markt zu werfen. Ne? Ja. Und das andere Thema habe ich gehört, ich weiß nicht, ob es eine Geschichte ist, angeblich waren die Leute von Nava, das ist ein Glühbirnenhersteller, mal auf einer Weltausstellung und wollten da eine Glühbirne vorstellen, die ein Leben lang brennt, also die nicht kaputt gehen kann. Ja. Und da haben wohl die Entwickler aus dem Westen gesagt, als sie das gehört haben, seid ihr bescheuert? Womit wollten die dann Geld verdienen? Ja, ne? Also die Geschichte habe ich auch schon mal gehört, die kommt mir irgendwie bekannt vor. Aber das ist ja das, ne? Ich meine, Thema Wegwerfgesellschaft, wie du schon sagst, also in unserer Kindheit, ich glaube, ja, wir hatten vielleicht, weiß ich nicht, der Fernseher hat ewig gehalten, irgendwie das Sternradio, was wir hatten, ging auch nie kaputt. Also die Nachhaltigkeit, was die Produkte angeht, war schon da, ne? Auf jeden Fall. Ja. Das Wort heißt übrigens geplante Obsoleszenz. Also es lohnt sich da mal im Internet zu gucken und eventuell mal so Dokumentationen in die Richtung zu schauen. Da geht es dann noch viel weiter in die Vergangenheit, auch Richtung Amerika. Da geht es dann um Strumpfhosen, die ja, wie man sie kennt aus der Werbung, eigentlich so, da kannst du Autos mit abschleppen, ohne dass was passiert. Und da wurde dann mit Absicht wohl Dinge eingebaut klingt jetzt ein bisschen mechanisch in der Strumpfhose, aber da wurden Sachen gemacht, die dafür sorgen, dass das eben nicht so lange hält. Ne? Ja. Und das ist alles andere von nachhaltig und das ist für mich auch der klare Beleg, dass Nachhaltigkeit und Marktwirtschaft oder Kapitalismus, ne, wie man es jetzt bezeichnen will, weit auseinandergehen. Ne? Ja, ich würde sagen, wir hören einfach weiter in das Interview rein, weil Marco wartet schon, will ja fortsetzen. Um sozusagen die Zukunft sicherer zu machen, gerade was so Ressourcen und so weiter angeht. Ich meine, es gibt ja viele Sachen hier, dieses Skandal, alles, was ein bisschen mit Umwelt zu tun hat. Ja, wie gesagt, ich würde einfach bei der Wurzel anfangen. Ne? Ja. Also es ist halt ein globales politisches Problem, ne? So, wo man einfach mal so, solange Leute irgendwie, wir leben in einer absoluten Wegwerfgesellschaft, und solange da noch Leute dran verdienen und die Leute, die dran verdienen, ne? Eben halt... Das ist der Teufelskreis. An Drücker sitzen, ne? so wird niemand, wird sich nichts Grundlegendes an der Umweltschutz bewegen. Also man sieht halt, dass wir heutzutage noch mit Verbrennungsmotoren rumfahren. Ne? Hm. Das ist schon lange überholt. Warum ist das möglich? Weil die Leute, die eben halt am Öl verdienen, ne? Die immer noch dieses fördern. Ne? Ja. Also niemand ist interessiert, auf alternativen Energie umzusteigen, solange die Leute, die diese Ölgeschäfte in der Hand haben, noch an dem Verkauf des Öls verdienen. Ne? Ja. Mittlerweile gehört es ja auch heutzutage schon zum guten Ton, ein Vegetarier zu sein. Ne? Ja, ja. Gibt immer mehr. Ja, es gibt immer mehr. Es gibt immer mehr Angebote. Jetzt gerade heute erst wieder einen Artikel gelesen, dass in der Mensa vegetarisches Essen angeboten wird und sowas. Ne? Hier in Berlin. Was, ja, genau. Was nicht dazu führen wird, dass die Massentierhaltung aussterben wird oder dass da weniger Fleisch gegessen wird. Oder das wird nach wie vor sein. Aber durch solche Aktionen wird halt mein Umfeld sensibilisiert. Mhm. Ne? Die dann wieder irgendwie Fleisch dann irgendwann mal wieder in die Politik einfließen. Ich meine, die heute irgendwie auf die Straße gehen, die sogenannte Schulschwänzer, ne, Freitags, werden ja irgendwann mal selber auf den Stühlen sitzen. Hoffen wir es doch mal. Könnte passieren, ja. Ja, wenn es dann auch warm genug ist. Ne, so. Und der Meeresspiegel schön beachtlich gestiegen ist und die ersten Städte schon unter Wasser sind, ich denke mal, dann wird es zwangsläufig sowieso ein Umdenken geben. Ne? Ja, genau. Das Umdenken, das ist die Frage, wann es das geben wird oder ob wir vielleicht gerade mittendrin stecken. Ne? Allein, dass die Thematik jetzt so eine Runde zieht, zeigt ja eigentlich, dass da irgendwas passiert. Und das kann sogar auch Spaß machen, nachhaltig zu sein und halt auch kostengünstig. Ich habe da zum Beispiel einen Tipp für die unter euch, die gerne lesen. Man muss nicht jedes Buch im Bücherregal stehen haben. Da lohnt sich, also erstmal, das Papierbuch ist definitiv nachhaltiger als das elektronische. Ne? Hat auch eine andere Haptik. Hat auch definitiv eine andere Haptik, genau. Und wenn man gern lesen möchte und halt kein Buch kaufen möchte, dann kann man in Bibliotheken gehen. Ne? Oder bei Zeitschriften sind Lesezirkel sehr interessant. Das mögen jetzt möglicherweise die Verlage nicht hören wollen. Ne? Bei denen wäre natürlich lieber, wenn ihr euch alle die Zeitung holt, statt die mit irgendjemandem durchzutauschen. Ne? Eine andere Geschichte Richtung Tauschen wäre Bookcrossing, was auch eine interessante Möglichkeit ist, für lau in großer Frequenz unterschiedliche Bücher lesen zu können. Sind es so diese Büchertelefonzellen, die du mal angesprochen hattest? Genau, das sind diese Buchzellen. Da können wir gerne auch mal einen gesonderten Podcast zu machen, auch die Geschichte mit der Bibliothek. Ich kann es wirklich nur empfehlen. Und den einzigen Aufwand, den man hat, ist halt, dass man an diesen Ort muss, um sich da entsprechend dem Buch zu nehmen. Ne? Ja. Eine andere Sache ist reparieren statt wegwerfen. Das ist auch super nachhaltig. Ne? Das ist ja, was Marco auch gesagt hat, wir leben halt gefühlt in einer Wegwerfgesellschaft und das liegt einfach daran, dass viel Ware sehr günstig in Massen angeboten wird. Ja. Genau, weil wir einfach auch ziemlich weit sind technologisch. Ne? Wir sind jetzt in der Lage, Sachen günstiger zu produzieren als noch vor vielen Jahren. Ne? Und das sorgt natürlich auch dafür, dass die Artikel entsprechend günstig in die Läden kommen und dass man sie sich dann auch ohne Probleme leisten kann. Ja. Die Frage ist, ob das richtig ist. Ne? Muss man immer das neueste Handy haben? Muss ich immer das neueste Auto haben? Ne? Ja, das muss halt jeder für sich wissen. Ja, aber ich fand es so ein bisschen witzig, wie er dann am Ende auch so ein bisschen ironisch gesagt hat, ne? Dass sozusagen die Generation, die jetzt aufwächst, später vielleicht mal in der Politik ist, wenn es schön warm ist, so nach dem Motto, und die Städte ja, schon halt versunken schon sind. Ja, aber genauso, das ist ja sozusagen diese Vorstellung, diese Angst, ne, diese Bilder, die geweckt werden von, wenn wir sozusagen jetzt nicht handeln, ne? Aber da brauchen wir beide uns keine Gedanken machen, weil für uns wird das sicherlich jetzt nicht mehr das Problem werden, aber es wäre natürlich auch cool, dass wir unseren Beitrag dazu leisten, dass vielleicht noch Dinge passieren, nachdem wir nicht mehr auf der Welt sind. Genau, also ich könnte es ganz salopp sagen, ich habe keine Kinder, was interessiert mich, was in 50 Jahren ist, da bin ich bestimmt tot. Dann müsst ihr doch zusehen, was passiert. Aber nein, so ist es nicht. Ne? Wir kommen ja noch auf das Thema Kinder, das wird in dem letzten Interview sehr interessant, aber es ist schon so, jedem sollte das bewusst sein, was sein Handeln ja irgendwie bewirkt. Ne? Und es kann auch super befriedigend sein, so wie der Thomas vorhin sagte, so ein simples Leben zu haben. Ne? High Thinking, Simple Living. Ne? Hat er total recht. Ne? Man weiß Dinge auf einmal viel mehr zu schätzen, wenn man sie halt nicht hat. Ne? Also wenn man selber mal in die Situation gekommen ist, wo man vielleicht bestimmte Dinge nicht zur Verfügung hat, ne? Und dann kriegt man nur ein klitzekleines Stückchen von diesem Ding, was man da auch immer begehrt, ne? Dann weiß man das plötzlich viel mehr zu schätzen, als wenn du da im Überdruss von lebst, ne? Und vielleicht ist dieses simplifizierende Lebensweise und auch das damit verbundene Entschleunigen, vielleicht ist das sogar eine Bereicherung. Und dann ist es doch eine totale Win-Win-Situation. Ja, aber wie gesagt, also man merkt schon, wir haben jetzt zwei Leute gehört und ja, sind teilweise überschneiden sich ein paar Sachen, aber es geht schon auch so ein bisschen ziemlich auseinander, so die Herangehensweise, ne? Also das fand ich halt auch sehr interessant, als ich die Interviews geführt habe, dass jeder irgendwie dann doch einen anderen Einstieg gewählt hat, ne? Einfach nur auf die Frage, was man damit verbindet. Also das ist halt total interessant. Ja, das zeigt doch aber auch, dass dieses Thema sehr vielseitig ist und das ist doch hervorragend, wenn man an so vielen Stellen da anpacken kann. Ne? Weißt du, vielleicht, dann fahr du doch mit deinem 20 Liter, keine Ahnung was für Auto, ne? Weil es dir Spaß macht und dafür bist du an anderer Stelle vielleicht nachhaltig. Ja. Ne? Genau, also wir haben ja vor, eine der nächsten Podcast-Folgen kommt halt direkt vom Kreuzfahrtschiff. Da könnt ihr euch schon drauf freuen und dann mal sehen. Ne? Also, ist das eigentlich schlimmer als fliegen? Wir fliegen ja zuerst hin an den Ablegerort so, und dann geht's auf die Kreuzfahrt. Genau. Ne? Also ja. So wird's kommen. Ja, na, ich würde auch, wahrscheinlich geht der Flug ja von Tegel. Ich würde dann von Schönefeld nach Tegel fliegen, weil Schönefeld ist einfach viel näher für mich. Ja, und ich meine, komm, damit wir kein schlechtes Gewissen haben, fahren wir mit dem Fahrrad nach Schönefeld von hier. Oder? Ja, eigentlich mit dem. Nee, ach, da würde ich schon mal. Das müsste man dann auch standesgemäß machen. Also, wenn man schon auf eine Kreuzfahrt geht, dann müsste man auch so mit irgend so einem viel zu langen Auto, mit viel zu großem Motor. Ein SUV dahin einfach, fahren. Ja. Ja, das ja einfach nochmal die Sau rauslassen, ne? Richtig. So kurz vor Ende. Ja, das war übrigens auch, habe ich von vielen Leuten gehört, möchte ich mal kurz einwerfen, Thema Greta Thunberg, ne? Sie hat ja sozusagen die goldene Kamera bekommen, große Samstagabendshow im ZDF vor ein paar Wochen und sie quasi die goldene Kamera für ihr Umweltengagement und gleichzeitig wurde in der Sendung ein SUV von VW irgendwie verlost. Ich habe es selber nicht gesehen, aber das war schon so ein bisschen, weiß ich nicht. Also da siehst du aber auch, was halt immer noch stärker ist. Ne? Und stärker ist immer wieder der Konsum, ne? Der halt Geld einspielt. Ne? Ja. Und das ist wahrscheinlich wirklich das Umdenken, was man da in Angriff nehmen muss. Ne? Also nicht nur drüber reden, sondern tatsächlich auch machen und leben. Ne? Absolut richtig, ne? Weil es ist ja leichter, als man denkt, nachhaltig zu leben. Ne? Also wir haben ja schon ein paar Beispiele jetzt gegeben. Ne? Wir haben ja Mülltrennung ganz, also ich habe es bewusst rausgelassen, weil das eigentlich in unserer heutigen Zeit Standard sein müsste. Aber das hat Marco ja, glaube ich, auch. Nee, Thomas war das, ne? Irgendjemand meinte doch gerade eben, dass Marco, es bringt ja nichts, wenn man Müll trennt, wenn man nicht weiß, dass dann auch wirklich das so durchgezogen wird. Ne? Das ist auch immer das Argument von vielen, das habe ich schon auch im Freundeskreis gehört. Schön, wenn ich den Müll trenne, am Ende wird er wieder zusammen in eine Tonne geschmissen oder so. Und ganz ehrlich. Ja, aber wenn mich das davon abhält, Müll zu trennen. Das stimmt, ist das aber, so. Aber. Das ist halt auch zu kurz gedacht, weil das ist ja quasi eine Vortrennung, die wir machen. Und der Müll muss umständlich durch Maschinen getrennt werden auf den Recyclinghöfen. Und das kostet halt. Ne? Und wer Müll trennt, wirkt dem entgegen, dass sozusagen die Verarbeitung des Mülls effizienter erfolgt. Gut. Habe ich mal einen Bericht gesehen. Sagen, Dann lassen wir mal den Alex zu Wort kommen. Jetzt kommt Nummer 3, genau. Alex ist dran und ja, darf ich das sagen, René, was du zu dem Interview gesagt hast? Nein. Nee, wir lassen Alex erstmal sprechen, also auch da schon mal vorneweg vielen Dank, Alex, für deine, für deinen Beitrag und ja, mal gucken, was Alex so von Nachhaltigkeit hält. Das kann man eigentlich gar nicht ganz so einfach beantworten, was Nachhaltigkeit ist, weil es ja verschiedene Dinge gibt. Nachhaltigkeit in Bezug auf Umwelt ist jedem wahrscheinlich klar. Ja. Ja, dass man nicht irgendwie in der Umwelt rumsaut und den nächsten Generationen irgendwas hinterlässt. Aber Nachhaltigkeit kann natürlich auch bedeuten wirtschaftliche Nachhaltigkeit. Also, dass ich quasi eine Anschaffung mache und nicht jedes Jahr eine neue Kaffeemaschine kaufen muss, weil sie kaputt geht, sondern ja, vielleicht hält die Leben lang. Das ist ja im Prinzip auch Nachhaltigkeit, indirekt vielleicht Umwelt, aber eben auch das sinnvolle Einsetzen von Rohstoffen. Da ist Plastik dran, da ist alles Mögliche an Zeug dran. Das muss ja nicht weggeworfen werden, das kann ja eine ganze Zeit lang halten. Wo ich immer schon drauf geachtet habe, ist bei Haltbarkeit von Dingen, ja, weil es mich nervt, an was Neues mich zu gewöhnen. Das heißt, wenn ich irgendwie mir ein Gerät kaufe oder irgendwas kaufe, dann möchte ich, dass ich möglichst lange das verwenden kann und nicht jedes Jahr mich an irgendwas Neues gewöhnen muss. Also das ist eher aus Bequemlichkeit oder aus Treue heraus, wie auch immer man das nennt, mag ich nachhaltige Produkte, die also auch länger halten. Aber man sagt doch eigentlich, dass wir in Deutschland in einer Wegwerfgesellschaft leben, oder? Widerspricht sich das nicht? Also für mich nicht, weil ich kann das nicht leiden. Also mich stört schon, selbst wenn ich sage, ich könnte ein bisschen tolleres Gerät bekommen nächstes Jahr, aber ich muss mich wieder an eine komplett neue Bedienlogik gewöhnen, das nervt. Ja, genau. Also das ist im Prinzip, danke nochmal Alex für zumindest den ersten Teil deiner Meinung. Genau, das ist der Punkt, Haltbarkeit, Umgewöhnung und dass man nicht von einem das Neueste haben muss. Ne? Gut, dass jetzt bei dir die Umgewöhnung dazu führt, dass du sagst, deswegen lebe ich automatisch nachhaltiger, völlig in Ordnung. Ne? Aber dieses Bewusstsein zu haben, dass eben immer das Neueste haben zu wollen, nicht so ein guter Weg ist und da muss ich dazu sagen, dass ich tatsächlich auch viele Jahre so gelebt habe, dass ich halt jedes Jahr ein neues Handy brauchte. Einfach, ja, weil ich es mir halt leisten konnte und nicht, weil ich es wirklich brauchte. Das ist nicht so toll. Kann ich euch nicht empfehlen. Solltet ihr nicht machen. Könnt ihr mit dem Geld irgendwas anderes Sinnvolles machen. Also finde ich sehr gute Einstellung. Ja, definitiv. Muss man unterstützen und ja, wie du schon sagst, also mir geht's ähnlich, ne? Aber auf der anderen Seite finde ich auch immer das sehr reizvoll, neue Sachen, gerade was Technik angeht, auch mal auszuprobieren. Und das mache ich dann auch, ne? Erstens, weil ich es mir leisten kann und ja, es ist nicht so, dass ich die alten Sachen dann irgendwie wegschmeiße, sondern die gehen dann, ja, klingt jetzt ein bisschen fies, an bekannte Freunde und so weiter. Also die leben weiter. Ja. Ne? Aber gut, das ist ja dann, das ist ja ein guter Weg. Also wenn sie dann noch in den Schubladen verstauben würden, dann wäre das halt mega enttäuschend. Ja. Und auch das hat man leider heutzutage oft, da möchte ich mir auch nicht rausnehmen in der Vergangenheit. Man kauft dann irgendwelches Zeug, ne, weil man es interessant findet, weil die Werbung halt ihren Job tut und dann merkt man, es versauert dann in der Schublade. Ne? Ja. Und mich befriedigt es dann immer total, wenn ich sehe, dass ich Dinge im Einsatz habe, die halt schon ein paar Jahre auf dem Buckel haben. Also das Aufnahmegerät, mit dem jetzt der Podcast hier gerade entsteht, ist halt noch aus, wie lange, das ist vor 8 Jahren, hat es seine letzte Sendung gemacht und dann 5 Jahre vorher, also es ist jetzt 12 oder 13 Jahre alt. Ne? Und genau, es geht mir genauso. Funktioniert und es lebt noch, ne? Ja. Ja. Und es lebt noch, ja. Leider muss man auch dazu sagen, ist es halt, wir haben es ja schon ein paar Mal gesagt, von der Industrie halt nicht gewollt, ne? Und deswegen ist es, und das hat mich auch schon geärgert, wenn ich Technik kaufe, zum Beispiel Handys, die dann nach einem Jahr kein Update mehr bekommen, ne? Und wir können uns denken, woran das, womit das zusammenhängt, ne? Die Technisch wäre es kein Problem mehr. Natürlich, die Hersteller werden sagen, naja, die alten Geräte unterstützen die neue Software nicht mehr. Aber das könnte man ja auch anders machen. Ne? Das, also ist ja nicht so, dass es so sein muss. Wenn man sich mal die Lebenszyklen von technischen Geräten anguckt in der Vergangenheit und heute, da wird man deutlichen Unterschied spüren. Ja. Oder sehen. Ja, nee, es ist wirklich so. Ne? Jeder kann ja mal in sich gehen, überlegen, wie lange wohnt er jetzt schon in seiner Wohnung und der wievielte Fernseher ist es, die wievielte Waschmaschine, die wievielte Soundanlage und ja, und dann fragt mal eure Eltern oder Großeltern, wie es bei denen früher war. Mann, ey, wir klingen voll oberlehrerhaft, ne? Aber vielleicht ist das gerade unser nachhaltiger Beitrag. Ne? Ja, wir haben doch einen Bildungsauftrag außerdem. Ja, Weißt du, letzte Woche hat einen neuen Fernseher gekauft, ne, und dann hier sowas von sich geben. Das ist natürlich nur ein Spaß. Ja, also Verschwendung habe ich auch auf der Liste, habe ich bei mir auf der Liste durchgestrichen, weil Verschwendung ist, ja, ist nicht gut, ist auch unnötigerweise mit Kosten verbunden. Ne? Guckt, ob ihr mit dem Geld irgendwas Sinnvolleres machen könnt. Nachhaltigere Sachen. Wir können ja mal einen kurzen Abstecher machen. Wir haben uns ja so ein bisschen Thema Nachhaltigkeit haben wir ja festgestellt. Es gibt auch eine trockene Definition. Wir haben mal bei Wikipedia nachgelesen und ja, interessant ist, dass du hast ja schon erzählt vorhin, dass Nachhaltigkeit ihren Ursprung sozusagen in der Forstwirtschaft dann eigentlich hat. Aber in den letzten Jahren gab es halt auch viele Veränderungen. Ne? Also zum Beispiel liest man, dass es seit 2009 auch sozusagen ein Synonymbegriff gibt, und zwar enkelgerecht, was genau das ausdrücken soll, was wir euch versuchen schon die ganze Zeit nahezubringen, die Welt für die Nachfolgegeneration irgendwie ja, zu erhalten. Und ja, der Bereich Politik wird auch angesprochen, und zwar wusste ich zum Beispiel gar nicht, dass erst seit 2010 und hier steht zum Beispiel auch verstärkt seit 2014, dass der Begriff auch in der Politik, und zwar außerhalb des grünen Spektrums, also aus diesem Naturbereich, auch ja, in der Nachhaltigkeitsstrategie der Bundesregierung verwendet wird. Also es gibt sozusagen einen konkreten Fahrplan der Politik, wie es mit der Nachhaltigkeit oder wie Nachhaltigkeit in welchem Bereich umgesetzt werden soll. Na? Ja, es gibt dazu tatsächlich auch Diskussionen, ob Nachhaltigkeit ins Grundgesetz soll, ne? Und das ist natürlich ein schwieriges Thema, weil Nachhaltigkeit, das hat ja der Thomas schon festgestellt, ist halt auch ein relativ abstrakter Begriff, ne? Und wahrscheinlich viel zu unkonkret, um den halt ins Grundgesetz mit aufzunehmen. Was ich aber in dem Zusammenhang gut finde, ist diese Begrifflichkeit, du hast gerade enkelgerecht genannt, ne? Das ist eine Bezeichnung, eine andere ist noch eine Generationengerechtigkeit. Ne? Richtig. Das finde ich wirklich, das trifft halt auch auf den Kopf. Ne? Also man, wir hatten letzte Woche das mit dem Streik gehabt, ne, wo wir auch gesagt haben, da geht es darum, dass man nicht nur an sich denkt, ne, also auch in so einer Streiksituation, da geht es ja auch um eine Gemeinschaft, und genauso sollte das halt mit dem Thema Gesellschaft sein und auch mit, ich nenne es mal Lebensraum, ne, dass man da auch dran denkt, dass nach uns auch noch Leute dran sind, und es wäre halt cool, wenn wir denen irgendwas in die Hand geben, was noch zu gebrauchen ist, ne? Weil schließlich haben wir in der Vergangenheit auch davon profitiert. Auf jeden Fall, ne? Und dieser Begriff, also das sind halt vielleicht auch schon so diese Richtung, dass man versucht, das so ein bisschen bildlicher und vorstellbarer zu gestalten. Ich meine, enkelgerecht ist ja treffender, als wenn man jetzt von Nachhaltigkeit spricht. Ne? Vielleicht sind es auch so eine Versuche, das den Leuten irgendwie schmackhafter in Anführungszeichen zu machen. Ja, zumindest verständlicher zu transportieren. Ne? Vielleicht macht es das auch klarer, dass wir die Bedürfnisse von mindestens zwei Generationen befriedigen müssen. Es ist halt auch so, wir können jetzt nicht auf Teufel komm raus nachhaltig sein, weil Nachhaltigkeit hat ja unter Umständen auch Einschränkungen für das Jetzt. Ne? Also, dass man eben bestimmte Sachen nicht mehr machen kann, wenn wir jetzt zum Beispiel sagen, wir reduzieren den Plastikverbrauch pro Kopf, ne? Nur damit die nachfolgenden Generationen was davon haben. Also es bringt nicht, dass wir uns jetzt massiv einschränken für die Folgegeneration. Ne? Deswegen, wir müssen gucken, dass wir die aktuellen Bedürfnisse und die Bedürfnisse der zukünftigen Generation irgendwie unter einen Hut bekommen. Ne? Wichtig ist natürlich erst immer Sachen im Jetzt zu klären, also die jetzt wichtig sind. Ne? Also wir brauchen uns jetzt keine Gedanken darüber machen, was in 50 Jahren ist. Wir müssen gucken, dass wir die nächsten Jahre erstmal auf die Reihe bekommen. Und vielleicht ist deswegen Nachhaltigkeit auch so ein Thema, was so ein bisschen vor einem hergeschoben wird. Genau, und das ist auch ein Punkt, auf den Alex gleich am Ende des Interviews nochmal zu sprechen kommt, sondern die Selbst, also das Selbstleben, ne? Zuerst musst du dich um dich kümmern und dann kannst du gucken, ob du sozusagen das mit der Nachhaltigkeit irgendwie auch hinkriegst. So in die Richtung geht das. Wir hören gleich mal rein, und interessant, jetzt kommt auch das Thema, was viele vielleicht auch schon so ein bisschen erwarten beim Thema Nachhaltigkeit, der Dieselskandal. Hast du irgendwie im Bereich Auto, irgendwie einen Diesel oder so? Das tut richtig weh, weil ich habe jetzt kurz bevor dieses ganze Dieseltheater losging, tatsächlich meinen ersten Diesel in meinem Leben gekauft. Da habe ich mich sehr geärgert. Also man hat ja noch nicht mal das Gefühl gehabt, was Schlechtes zu tun oder was Gutes zu tun. Ich bin fair und sage, ich habe es hauptsächlich wegen der Reichweite gemacht, weil mich das genervt hat, dass in den modernen Autos die Tanks immer kleiner werden, die Reichweiten kürzer. Und ich gedacht, mit einem Diesel kann ich dem begegnen. Ökologisch war das zu dem Zeitpunkt auch okay. Ja. Und ja, ein paar Monate später war dann auf einmal ein Diesel ein Schweineauto und ja, damit lebe ich jetzt. Aber es ist ja auch so, also es zeigt ja auch, dass wir nicht wirklich viel beeinflussen können, gerade weil die Politik ja auch noch ihre Hand drauf hat und eigentlich die Politik diejenigen sein müssten, die das steuern, oder? Ich glaube, da erwartet man zu viel von Menschen, die ja Politiker sind. Das sind ja keine Generalisten, die alles können und alles wissen, sondern ganz normale Menschen, die hoffentlich gute Absichten haben und letztendlich auch sich so informieren können wie wir. Ja. Also von der Warte her muss man vielleicht fair sein und sagen, die Welt wird immer komplexer. Und das, was dem ersten Anschein nach vernünftig erscheint, kann natürlich auf einen genaueren Blick hintenrum wieder blöd sein, ja? Wie meine Entscheidung für den Diesel. Wenn du dir jetzt die Welt zum Beispiel in 40, 50 Jahren vorstellst, merkt man, dass sozusagen die Menschen sich umgestellt haben? Also Beispiel Vegetarier gibt es ja jetzt mittlerweile viel. Es gibt viele Biomärkte, also dass man sich bewusster irgendwie umguckt, Kaufentscheidungen trifft. Und meinst du, dass es funktioniert oder wird es nur funktionieren, wenn alle mitmachen? Also gut, erstmal werden nie alle gleichzeitig irgendwas beginnen. Das ist eher unwahrscheinlich. Leute müssen anfangen. Die andere Frage ist natürlich, ist das nicht ein Luxus, den wir uns aufgrund des Wohlstands leisten können? Das heißt, gucken wir uns Länder an, wo die mit ihrer Umwelt eben nicht so gut umgehen, dann sind das häufig auch Länder, die noch so am Anfang stehen, dass sie sich darum einfach nicht kümmern können. Ja. Also es ist immer eine Frage des Luxus. Kann ich mich um ökologische Ernährung oder vegetarische Ernährung oder vielleicht vegane Ernährung kümmern? Weil im Zweifelsfall wird das ja heutzutage auch eher teurer, wenn man nicht gerade Selbstversorger ist. Genau, aber heißt es im Umkehrschluss, dass die reichen Länder, sage ich ja, und die wohlständigen Länder im Prinzip sich mehr engagieren müssen, damit sozusagen die sozusagen nicht die Möglichkeiten haben, wie du gesagt hast, da irgendwie mit kompensiert werden? Also wenn man sich jetzt nach außen stellt, von oben drauf guckt, ja, wer soll es sonst machen? Wenn ich am Tag mir überlegen muss, ich brauche Wasser, ich verhungere, ich habe sonst irgendwas, dann kann ich mich um irgendwelche ökologischen Dinge nicht kümmern. Das Erste ist das Überleben. Wenn ich das gesichert habe, wenn ich einigermaßen gut lebe, dann kann ich anfangen, mir Gedanken darüber zu machen, dass ich meine Umwelt nicht weiter schädige. Genau, das ist der Punkt, über den wir vorhin schon gesprochen haben. Nachhaltigkeit muss man sich tatsächlich leisten können. Ne? Also wir hatten ja gesagt, möglicherweise aus Profitgründen sind Bioartikel teurer. Es kann aber auch sein, dass nachhaltige Artikel einfach teurer sind, weil sie teurer produziert werden. Und wenn ich kein Geld habe, kann ich mir die nicht leisten. Dann muss ich die eben auf die alten Wege produzierten wurden, die Artikel holen, die halt weniger nachhaltig sind. Ne? Ja, und deswegen, die Frage hat ja Alex auch gestellt, wer ist denn jetzt da am Zug? Und ja, ich sehe es auch so, diejenigen, die den Wohlstand haben, also wir können uns als europäische Bürger durchaus als wohlständig bezeichnen, denke ich. Wir sind diejenigen, die da jetzt das Ruder rumreißen müssen. Wir können dann nicht erwarten, dass in irgendeinem Dritte Weltland Nachhaltigkeit gelebt wird. Genau, die haben halt auch nicht die Möglichkeiten, ne? Wobei ich auch nach dem Interview, als ich da nochmal so ein bisschen mir das durch den Kopf gehen lassen habe, also es ist ja auch ein Unterschied, ich meine, wir zwei wohnen in einer Großstadt in Berlin, wenn du jetzt zum Beispiel aus irgendeinem Dorf kommst, dann hast du ja schon mal ein ganz anderes Leben und lebst vielleicht auch Nachhaltigkeit ganz anders. Ne? Also schon im eigenen Land gibt es Riesenunterschiede in dem Bezug. Ja, definitiv. Definitiv. Ja. Und ich meine, man merkt es ja in Berlin, also so Mobilitätsgesetz, was so ein bisschen auch ein Trend ist. Und ich bin gespannt, was sich alles noch verändert. Also Alex hat gerade ja von seinem Auto erzählt, wo er direkt betroffen war, ne? Wo er dachte, er hat was Gutes getan, aber am Ende kommt halt das bei raus. Das sind genau so eine Geschichten, ne? Und ich bin gespannt, wie sich das in den nächsten Jahren verändert, was die Politik noch sich sich einfallen lässt. Und die Vorstellung ist, dass man vielleicht in 10 Jahren gar nicht mehr wirklich mit dem Auto in die Innenstadt kommt, ne? Ja, wie gesagt, also was heute funktioniert hat, muss halt morgen nicht funktionieren, oder was heute richtig war, muss morgen nicht richtig sein. Aber das zeigt ja auch, dass wir uns entwickeln, ne? Und das ist ja jetzt auch nicht verwerflich, da möglicherweise mal ein paar Jahre auf dem falschen Pfad gewesen zu sein. Ich glaube, wichtig ist einfach die Aufmerksamkeit, ne, für dieses Thema zu haben. Und irgendwer muss den Anfang haben, da hat er auch recht, ne? Und das kann halt jeder Einzelne von uns in seinem Ermessen halt jetzt schon tun, ne? Wir haben ja schon ein paar Beispiele genannt gehabt, mit denen ihr selber nachhaltiger sein könnt. Und mir fällt dann eine lustige Geschichte ein, für die, die immer noch glauben, dass sie keinen Beitrag leisten können. Und zwar, da ist so ein kleines Mädchen, die läuft irgendwie einen Strand lang und die nimmt immer Seesterne auf, die von der Flut an den Strand gespült wurden und da halt in der Sonne liegend um ihr Leben kämpfen, nimmt die einzeln in die Hand und wirft die wieder ins Wasser, läuft dann zum nächsten, wirft den ins Wasser. Und da kommt ein Mann vorbei und sagt, ne, was machst denn du da? Und da sagt sie, ne, ich rette hier die Seesterne. Und da sagt er, hä? Ja, aber die kannst du doch nicht alle retten. Du als einzelnes kleines Mädchen, der ganze Strand ist voll damit. Und dann nimmt sie einen vom Boden hoch, ne, wirft den ins Wasser und sagt, tja, den einen hier habe ich gerettet. Ne? Und genau mit dieser Denke muss man wahrscheinlich an das Thema gehen. Klar können wir jetzt nicht jeder für sich die Welt umkrempeln, aber wir können definitiv in unserem Bereich einiges bewegen. Ne? Und das im Alltag und ohne viel Aufwand. Eben, weil wir die Möglichkeiten haben. Also, um nochmal darauf zu kommen. Ihr habt die Macht. Ja, so kann man es etwas provokatorisch sagen. Ja, ich wollte halt nochmal, du hast schon wieder so ein bisschen vorweggegriffen. Also wir hatten gerade das Thema Auto, ne? Und also Marco hat ja vorhin in seinem Interview auch so ein bisschen angedeutet. Es ist halt so, wenn es immer noch so ein bisschen Möglichkeiten gibt, Profit zu machen, ist es halt schwer, irgendwie Dinge sich abzugewöhnen. Ne? Jetzt Beispiel mit dem Diesel könnte man ja auch darüber diskutieren, warum hat die Politik nicht anders reagiert, ne? Wie man das sozusagen vom menschlichen Verstand her sich vielleicht gedacht hätte. Aber da spielt halt auch die Lobbyarbeit eine Rolle. Das ist halt auch ein ganz wichtiger Punkt in der Politik, ne? Richtig, da ist halt, ich glaube, der große Gegner ist halt wirklich das Geld und finanzielle Interessen. Genau, ne? Das gibt halt einfach Leute, die sind nicht daran interessiert, dass mit Dingen sparsam umgegangen wird, ne? Und die tun das aber nicht aus böser Motivation heraus, die tun das zum Teil so aus Verantwortung heraus, ne? Weil wenn ein Unternehmen versucht, viel Profit zu erzeugen, dann tut es das, um seine Mitarbeiter zu bezahlen und um Menschen halt auch ein Leben zu ermöglichen. Ne? Also das ist halt eine blöde Situation. Und die Frage ist, wie man dieses Dilemma halt löst. Genau, das kann man eigentlich nur lösen, indem man irgendeinen Kompromiss findet. Ne? Also anders kann es ja nicht funktionieren. Guck dir das Beispiel an, Bayer war das, glaube ich, ne? Und Monsanto, diese Übernahme mit diesen Pflanzenschutzmitteln war das, glaube ich, ne? Das ist ja auch ein gutes Beispiel für Umweltpolitik und ein sehr umstrittenes Beispiel halt auch, ne? Und ja, ich weiß nicht, also. Aber sicherlich gibt es einige Möglichkeiten, die man in Betracht ziehen kann, wo halt niemand einen Schaden hat, ne? Und dazu gehört zum Beispiel Mülltrennung. Da tut ja keinem weh. Ja. Da tut man niemandem weh, ja. Genau. Eine andere Sache, die ja immer, das hat glaube ich der Alex auch gerade gesagt, oder war es der Marco, ich bin mir gar nicht sicher, irgendjemand meinte vegetarisch leben, ne? Das ist ja jetzt auch gerade total angesagt. Da rolle ich manchmal innerlich auch mit den Ohren, da gibt es ja diesen Witz, woran erkennst du einen Vegetarier? Er wird es dir erzählen. Ja, das ist ja auch so ein Trendthema, hat man das Gefühl. Da steckt natürlich auch was hinter. Ne? Also natürlich ist es so, dass wohl Massentierhaltung oder die Tiere an sich, ne, jetzt nicht nur in der Massentierhaltung, dass die halt Gase erzeugen, die unsere in den Schatten stellen, ja, und die halt auch einen negativen Effekt auf die Umwelt haben. Ne? Oder Monokulturen, jetzt könnte man auch sagen, das betrifft nicht nur Tiere, sondern auch Gemüse. Ne? Monokulturen sind jetzt auch nicht so gut fürs Land. Und da finde ich, da das ist ein Punkt, da kann man sich möglicherweise streiten. Ne? Da sagt einer, nö, ich will auf mein Fleisch nicht verzichten. Und wenn ich drauf verzichten würde, würde ich dem Bauern schaden, weil der seine Kuh nicht mehr an den Mann kriegt. Ja, finde ich auch in Ordnung. Ne? Also ich denke, dann sollte man auf Themen gehen, die halt, da gibt es einige, die halt niemanden schaden. Ja, wobei das natürlich auch mit dem Vegetarismus auch ein gutes Beispiel ist, so diese Massen mitziehen, ne? Also ich weiß gar nicht, wie das angefangen hat, aber natürlich habe ich auch in meinem Bekanntenkreis jede Menge Vegetarier und das ist halt wirklich so, die letzten Jahre ist der Trend so entstanden, auch dieses Umdenken, das bewusster sich zu ernähren, aber die Frage ist, wie ist die Langzeitwirkung, ne? Die Langzeitwirkung. Ja, die kann man heute noch nicht wissen. Richtig, ne? Also man könnte sich auch vorstellen, dass die Vegetarier irgendwann alle wieder anfangen, Fleisch zu essen. Ja, ne? Ja, da streiten sich halt auch, aber die Sache ist, ne, die Frage bei dieser vegetarischen Geschichte, da geht es ja gar nicht darum, ist es nachhaltig oder nicht, das ist ja gar nicht der Hauptkampfplatz. Der Hauptkampfplatz ist ja der, dass man Tieren damit Unrecht tut. Ja. Ne? Also eventuell hat es auch einen nachhaltigen Effekt, vielleicht ist es aber auch nur auf den Zug mit aufgesprungen, ne, dass man sagt, oh ja, cool, mein Thema platziere ich in der Nachhaltigkeitsdebatte. Ne? Ja, also im Moment, und da muss ich wieder an Thomas, der am Anfang ja zu Wort gekommen ist, nochmal unterstützen. Es ist tatsächlich so, dass man das Gefühl hat, das ist jetzt irgendwie so ein Schlagwort, was für alles gilt. Also es ist eigentlich manchmal gar nicht so ganz klar, weil jeder in dieser Debatte halt mitmischt. Ja, ja. Klar. Also. Da kannst du alles drin platzieren. eBay kannst du bei Nachhaltigkeit platzieren. Ne? Also wenn du jetzt sagst, was ist denn eine nachhaltige App, ne? Dann würde einem vielleicht eBay einfallen, weil wir verkaufen Sachen, die wir nicht mehr brauchen, weiter. Die müssen deswegen nicht nachgekauft werden und man erzeugt halt weniger Müll, weil man es nicht wegschmeißt, was man nicht mehr braucht. Nachhaltig. Fertig. Ja. Ne, und das steht jetzt wieder aber der Wirtschaft entgegen. Wenn ich jetzt bei eBay einen Pullover verkaufe, heißt es, dass ein Mensch weniger einen Pullover in einem Laden kauft. Wenn das jetzt 1 Million Leute machen, dann hat ein Unternehmen, was Pullover verkauft, ein kleines Problem. Ne? Und ich glaube, das macht diese ganze Nachhaltigkeitsdebatte halt auch ein bisschen schwierig. Und deswegen sollte man vielleicht auf Themen gehen, wenn man nachhaltig leben will, die eben vielleicht nicht so direkt in die Wirtschaft eingreifen. Ja, aber jetzt haben wir die ganze Zeit darüber gesprochen, was gute Beispiele für Nachhaltigkeit sind. Es gibt ja auch genug Beispiele, dass wir nicht nachhaltig leben. Ne? Da fällt mir direkt mal ein, so der Fall hatten wir neulich auch unter Freunden mal diskutiert, als wir uns getroffen haben, so dieses Thema, ich bestelle was und das ist nach Möglichkeit schon in einer Stunde oder am selben Tag oder am nächsten Tag schon da. Nur damit ich es habe. Aber theoretisch ist es so, dass man in der Regel auch damit leben kann, wenn es in ein paar Tagen oder einer Woche da ist. So wie es früher halt war. Ne? Also dieses schnell irgendwas haben, schnell was ordern und am besten gar nicht die Wohnung verlassen. Überall mobil sozusagen vielleicht auch Sachen zu bestellen. Und das ist ja auch so eine Sache. Also, ja, richtig. Unsere Bedürfnisse sind gestiegen, unsere Ansprüche sind gestiegen. Ganz genau. Und die Zahl der Menschen steigt. Ne? Und das ist natürlich dann in Bezug auf Nachhaltigkeit sehr kontraproduktiv. Genau. Ja. Stell dir vor, gerade weil du jetzt, weiß ich nicht, mir fällt jetzt kein Beispiel ein, aber du brauchst irgendwas ganz dringend, bestellst das und dann kommt extra der große LKW aus irgendeiner anderen Stadt, aus dem Lager zu dir gefahren, wo man das vielleicht auch mit einem Zug irgendwie ein paar Tagen hätte transportieren können. Ne? Also so ja, in die Richtung. Wobei man da sagen muss, die Logistikbranche, die guckt halt schon, dass sie kostensparend unterwegs ist. Ne? Das hat aber jetzt wiederum wirtschaftliche Gründe. Ja. Und dadurch eben nicht mit einem leeren LKW hin und her fahren würde. Das heißt, da ist es tatsächlich so, dass Wirtschaftlichkeit Nachhaltigkeit mit sich zieht. Ne? Also ansonsten würde ich behaupten, dass Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit an zwei unterschiedlichen Enden des Tisches sitzen. Wer dabei in die Richtung mal gucken mag, es gibt seit 1967 wohl ein Stabilitäts- und Wachstumsgesetz. Und wenn man sich das anguckt, wird man wohl darauf stoßen, dass da viele Punkte nicht so nachhaltig sind. Ja. Ne? Ja, das ist die Frage, ne? Was tust du? Sorgst du dafür, dass es der Umwelt gut geht, oder sorgst du dafür, dass es den Menschen gut geht, ne? Und das muss man irgendwie unter einen Hut bekommen. Und ich glaube, da lassen wir einfach mal ganz kurz eine Mutter zu Wort kommen. Vielleicht hat die ja ein paar gute Ideen, wie man das Thema aus Sicht einer Mutter angehen könnte. Genau, auch sehr interessant, diese Sichtweise. Und Nadja, jetzt kommt dein Auftritt. Ja, viel Spaß mit dem Interview mit Nadja. Und natürlich haben wir ja auch die Frage gestellt, was verbindest du mit Nachhaltigkeit? Einfach nur, dass wir die Erde so hinterlassen, dass nachfolgende Generationen auch möglichst noch hier leben können. Wir alle wissen, dass wir da wahrscheinlich jeder eine Scheibe mehr tun könnten aktuell. Also so die klassische Definition, ne? Also gibt ja jetzt seit einer Weile den Begriff enkelsicher die Erde zu hinterlassen. Du bist ja selber auch Mutter, darf man ja wahrscheinlich sagen. Also du gehst da wahrscheinlich auch mit einem anderen Gefühl an das Thema ran, oder? Ja, es hat sich wirklich mit der Schwangerschaft und Geburt sehr verändert. Vorher schon im Bewusstsein gewesen, aber jetzt auch noch mal eben einen Schritt weiter vom durchgelatschten Weg abgehend, einfach mal, okay, man versucht doch, ja, einen Schritt weiter zu gehen, einen Schritt mehr zu machen. Also auch mehr auf Dinge zu achten, wo du vorher nicht drauf geachtet hast. Genau. Irgendwie geht das schon los bei der Ernährung, beim Kaufverhalten oder so. Hast du irgendeinen Bereich, wo du sagst, ja, da sollte ich ganz besonders drauf achten, damit irgendwie ich das Thema Nachhaltigkeit lebe? Ich glaube, da ist bei mir aktuell wirklich eher die Mobilität, wo ich noch Verbesserungspotenzial bei mir sehe. Und bei Einwegdingen, ja. Speziell bei Folien und Plastik. Meine Tochter kriegt tatsächlich Stoffwindeln. Okay. Keine normalen Wegwerfwindeln, Einwegwindeln. Aber ich glaube, da tut auch jeder, was er kann. Mütter sind ja viel unter Müttern wahrscheinlich, ne? Ist ja eigentlich auch kein Geheimnis. Wie sieht es so in deinem Freundes- und Bekanntenkreis aus? Merkst du da was von? Ja, definitiv. Also es gibt in meinem Freundes- und Bekanntenkreis tatsächlich auch nur eine Mama, die aktiv sagt, nein, ich kaufe keine Bio-Sachen, und alle anderen wollen da halt auch wirklich Bio und ressourcenschonend und kurze Wege und etc. pp. Ja, wie gesagt, ich kenne nur eine, die aktiv auch sagt, nö. Okay, weißt du warum? Sie führt da halt auch mehrere alternative Studien ins Feld, die sagen, der normale Reis, der weiße Reis, ist zum Beispiel weniger schadstoffbelastet als der Naturreis. Ja. Viele Bio-Sachen wurden einfach nur der Hof einmal biozertifiziert und die bauen wieder konventionell an. Habe ich jetzt nicht weiter nachgeprüft, ich habe einfach mal das so stehen lassen. Kauf trotzdem Bio-Sachen. Bitte, bitte kauf trotzdem Bio-Sachen. Okay, genau. Gut, du arbeitest nicht im Biomarkt, das kann ich schon mal sagen. Klar kann ich Bio kaufen, aber weiß ich wirklich, dass das, was ich kaufe, auch wirklich daherkommt, wo es ist? Oder ist es nicht, wie du jetzt gerade schon als Beispiel angebracht hast, nur irgendein Zertifikat, was gekauft ist oder so? Jetzt einfach mal salopp gesagt. So als Endverbraucher, man hat wahrscheinlich nicht die Zeit. Zu recherchieren, ja. Es gibt sicher die Möglichkeit, nachzuprüfen und nachzugucken, und wo kommt mein Fleisch her, wo kommt mein Fisch her, wo kommt mein Getreide her, ist mein Wasser wirklich vegan? Gibt tatsächlich auch veganes Wasser. Als kleiner Mann hat man einfach nicht die Möglichkeiten und nicht die Ressource, Zeit, um dem allem nachzugehen. Gibt es denn irgendwas, was du dir für dein Kind, für später, sagen wir mal in 30, 40 Jahren wünschen würdest, wenn du jetzt die Erde siehst oder wie das Leben jetzt ist? Wünschen würde ich mir, dass sie besser ist. Besser als jetzt? Besser als jetzt. Wünschen würde ich es ihr. Ja, wie kann man die besser machen? Alleine kann man die wahrscheinlich nicht besser machen. Nur zusammen. Ja. Ich weiß nicht, wo der goldene Hebel ist, den wir ziehen oder den wir bewegen müssen, um alle zusammen an einen Strang zu kriegen. Ist schwierig, ne? Genau. Es wäre wahrscheinlich irgendwo eine riesen Naturkatastrophe, die so verheerend ist, dass alle plötzlich, dass allen plötzlich ein Licht aufgeht. Bewusstseinsänderung plötzlich, ja, alle. Müsste so dramatisch sein, dass ich es mir nicht wünschen würde. Wollte ich gerade sagen, genau. Eigentlich genau. Will man das ja auch nicht, ne? Ja, herzlichen Dank, liebe Nadja. Das ist natürlich ein sehr interessanter Schluss. Also, ich kann es nachvollziehen, aber natürlich. Mit einem Knall. Ja, mit einem Urknall. Und dann geht es von vorne los oder so. Nein, aber es ist natürlich verständlich, es ist nachvollziehbar. Und ich fand es auch sehr ehrlich, das Interview, wie ich alle Interviews eigentlich sehr ehrlich fand. Deswegen an der Stelle auf jeden Fall schon mal herzlichen Dank an alle nochmal, an Marco, Thomas, an Alex und natürlich auch an Nadja. Hat sehr viel Spaß gemacht. Aber jetzt vielleicht nochmal ein paar Punkte aus dem Interview jetzt mit Nadja rauszugreifen. Also ich finde ihren Ansatz mit voller Pulle hier, ne, also mit vollem Karacho Aufmerksamkeit zu erzeugen, also das, sie findet das ja nicht wünschenswert, ne? Das, ja, aber vielleicht ist es das. Ne? Ich musste übrigens ganz kurz, als du ihm sagtest, der Urknall, ich habe gerade überlegt, gibt es die Theorie schon, dass es diesen Knall schon gab und alles von vorne anfing? Vielleicht waren wir schon mal an dem Punkt? Ja, das könnte durchaus sein. Das weiß ja keiner, was vor dem Urknall war. Aber ich möchte nicht zu theoretisch werden. Lass uns zum Thema Nachhaltigkeit schnell zurückkommen. Auf jeden Fall. Ja, also auch sie hat ja gesagt, Mobilität ist halt ein absolut wichtiges Thema für sie, ne? Was hat sie noch gesagt? Ich schaue mal gerade hier auf meine Notizen. Also sie lebt halt auch sehr umweltbewusst, ne? Ist ein großer Fan von Bio. Also bei ihr hat man wirklich gemerkt, sie hat ihr Leben umgestellt. Also sie hat es auch verinnerlicht und das nehme ich ihr auch. Und sie hat sicherlich nicht von heute auf morgen. Ja. Ne, sie hat sicherlich nicht von heute auf morgen und so eine riesige Veränderung. Ne, sowas kann man ja auch stückchenweise machen. Und sie hat recht, leicht wird es einem nicht gemacht, weil zu gucken, wo die Kuh oder dass der Fisch herkam, ist halt tatsächlich mit Aufwand verbunden. Und da ist die Frage, ob da halt andere unterstützend eingreifen müssten. Ne? Also ob man vielleicht nicht jeden auf sich alleine gestellt lässt mit dieser Informationsbeschaffung. Es gibt ja so ein paar Sachen, die im Prinzip schon dafür sorgen, dass da Transparenz ins Leben kommt, was jetzt Produkte betrifft. Ne? Das sind jetzt hier vielleicht so eine Preisvergleichsgeschichten, ne? Dass man immer den 1-Kilo-Preis hat, damit was vergleichbar ist. Ne? Das hat jetzt nichts mit Nachhaltigkeit zu tun, aber das ist ja auch ein Weg, wo es dem Konsumenten leicht gemacht wird, Dinge einzuschätzen, und vielleicht sollte man das auch in Richtung Nachhaltigkeit so ein bisschen in die Wege leiten. Ne? Ja, also Transparenz ist halt auch ein wichtiger Einweg. Aspekt. Ne? Ja, da fällt mir ein Einweg. Ne? Ja. Es ist ja tatsächlich seit diesem Jahr so, dass Einwegflaschen ganz klar und groß gekennzeichnet sein müssen im Regal, ja. Ne? Dass man auf Anhieb sieht, was Einwegflaschen sind. Und das ist doch ein guter Weg. Das ist doch ein wirklich guter Weg. Der führt ja auch dazu, dass vielleicht Unternehmen, die dann abgestraft werden, ne? Also im Sinne von der Kunde kauft den Artikel nicht mehr, dass die auch zum Umdenken gezwungen werden, weil sie sagen, okay, mit meiner nicht so umweltfreundlichen Verpackung komme ich anscheinend nicht so weit. Da mache ich mir mal Gedanken. Ne? Ist doch ein völlig legitimer Weg. Und das ist vielleicht auch die Forderung, die von manchen Leuten auch jetzt hier in den Interviews kam, dass die Politik eingreifen muss. Genau, ne? Wobei dieser Verbraucherschutz, also das hört man ja auch, oder wenn man das so ein bisschen verfolgt, da wird ja auch viel gemacht an der Front, ne? Um halt Verpackungen transparenter zu gestalten, um versteckte Hinweise sozusagen ja abzuschaffen und wirklich klar auf die Produkte zu schreiben, wo es herkommt, was enthalten ist, um dem Verbraucher halt Klarheit zu geben. Und das ist natürlich auch ein Weg der Nachhaltigkeit, wenn man viel leichtere Kaufentscheidungen treffen kann. Dann. Und ich denke, für jeden von uns hat das ein bisschen damit zu tun, Verantwortung zu übernehmen. Ne? Also wir haben quasi heute ja schon die Chance, das Morgen zu gestalten. Das hast du aber schön gesagt. Dessen müssen wir uns bewusst sein. Das habe ich möchte ich jetzt auch nur wiedergeben, weil ich das eine sehr schöne Äußerung finde, ja. Ne? Dass wir halt Zukunftsinteresse vertreten. Ne? Und ich glaube, das ist die Aufmerksamkeit, die man vielleicht gar nicht so hat, weil man ist in seinem eigenen Alltagsstress drin, man hat seine eigenen Sorgen und Probleme. Warum soll man sich dann Gedanken über die Zukunft machen? Ne? Und vielleicht muss man da Hat das mit Nächstenliebe zu tun? Nee, dazu sind ja unsere folgenden Generationen zu weit weg. Aber vielleicht ist das auch was uns so ein bisschen, vielleicht ist es auch ein sehr befriedigendes Gefühl. Ne? Also ich finde es zum Beispiel super toll, ich benutze seit Jahren zum Ausdrucken von internen Papieren Schmierpapier, also sprich schon auf einer Rückseite bedrucktes Papier. Ich schmeiße Papier, was auf einer Seite nur bedruckt ist, nicht weg, sondern verwerte das so lange durch, bis es nicht mehr zu benutzen ist. Ne? Und das gibt mir ein gutes Gefühl. Ne? Ich denke dann, okay, ich leiste hier einen guten Beitrag und genau, also ja. Dem stimme ich vollkommen zu. Das mache ich privat und auf Arbeit leben wir auch so. Also was noch eine weiße Seite hat, wird noch verwendet und man kann ja das Papier sozusagen, ein A4-Blatt auch teilen und dann hat man halt kleinere Schmierblätter, die man auf jeden Fall auch verwenden kann, bevor es verschwindet. Ich zeichne ja gelegentlich, selbst fürs Zeichnen nehme ich in der Regel tatsächlich auf einer Seite bedrucktes Papier. Ja, ne? Ja. Ja, also ihr habt da bestimmt auch einige Ideen, wie man nachhaltig leben kann oder was man als nachhaltigen Beitrag leisten kann. Und das würde uns natürlich auch echt interessieren, was ihr vielleicht noch an Dingen habt, die wir nicht genannt haben. Oder vielleicht haben wir Dinge genannt, mit denen ihr schlechte Erfahrungen habt oder Dinge, mit denen ihr gute Erfahrungen gemacht habt. Und da wäre es ganz cool, wenn ihr uns einfach mal Feedback dazu gebt. Auf den entsprechenden Kanälen, also wie gesagt auf Instagram unter dem Account podcast.iidi oder auf Twitter unter dem Account podcast_iidi. Ja, per Mail an, was war das? podcast@juba.de. Genau. Oder ihr schickt Stefan eine WhatsApp-Nachricht. Ja, bräuchte ich da aber meine Telefonnummer. Die hat nicht jeder. Wenn ihr die nicht habt, Dann das, ja. Nein, also auch dieser Podcast ist natürlich nachhaltig, denn der wird noch die nächsten Generationen zu hören sein. Wir haben was für die Nachwelt geschaffen. Ja, aber Spaß beiseite. Letztendlich, das Thema ist sehr komplex. Man könnte jetzt, glaube ich, noch 10 Stunden weiter diskutieren, wenn nicht noch länger. Und es hat mir auch ein bisschen wehgetan, die Interviews so zu schneiden, weil, ja, also wir haben halt auch noch danach ein bisschen gesprochen und es gab so viele Aspekte noch und ja, wir können leider nicht alles im Podcast senden. Dafür reicht einfach die Zeit nicht. Aber wenn ihr jetzt sagt, uns das Feedback gebt, hey, René und Stefan, das war ein super Podcast, das war sehr informativ. Das Thema ist so komplex, wir wollen gerne noch weiter darüber reden. Dann sagt uns das. Ne? Also wir sind offen für das Thema und wir finden es auch total spannend. Und man muss dazu sagen, wir haben natürlich immer einen Fahrplan für die Sendung, aber am Ende ist das, was wir im Gespräch sozusagen rausarbeiten, auch viel spontan, was sich aus dem Gespräch ergibt. Und gerade das macht so eine Diskussion halt aus, wie ich finde. Genau, und da sollt ihr definitiv dran teilhaben. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand es ein bisschen schade, dass jetzt durch Ostern für die Vorbereitung der Sendung keine komplette Woche gewesen ist, weil ich habe natürlich mich auch ein bisschen umgeguckt, ne, habe mir Interviews angehört, habe mir Sendungen angeguckt zum Thema Nachhaltigkeit und das führt dann halt auch immer tiefer in die Materie rein. Das gibt einem neue Punkte, über die man noch gar nicht nachgedacht hat oder die man gar nicht kennt. Ich hätte da gern mehr Zeit mit verbracht und ja, habe da auch vieles entdeckt, was ich mir definitiv mal anschauen werde. Und das kann dann deswegen auch passieren, dass wir eventuell nochmal vielleicht zu einzelnen Themen einen Podcast machen. Also dieses Bookcrossing-Thema zum Beispiel, das finde ich super interessant. Das würde ich euch gerne mal nahebringen wollen. Da senden wir mal aus so einer Telefonzelle. Wird zwar ein bisschen eng. Da senden wir mal aus so einer Bücherzelle. Ja. Das können wir gerne machen. Ja, dann kommen wir uns zumindest mal ein bisschen näher, Stefan. Ja, dann, aber jeder nimmt natürlich mit seinem Rechner auf, ne? Jetzt haben wir schon wieder Geheimnisse verraten. Ach Mensch. Wie? Nee, es ist ja kein Geheimnis mehr. Du hast es ja schon mal aufgeklärt. Ja. Na? Und ich muss dazu sagen, um das, diese Nachhaltigkeitsgeschichte ganz kurz noch, also diese Recherche davor. Ich hatte zufälligerweise parallel gerade beruflich ein Projekt eines großen bekannten deutschen Unternehmens auf dem Schreibtisch, wo es halt auch um Nachhaltigkeit geht. Und ich fand es halt auch sehr cool, da zu sehen, wie sich Unternehmen heutzutage mit der Thematik auseinandersetzen. Und also es war jetzt ganz konkret ein 70-seitiger Nachhaltigkeitsbericht und der hat auch sehr viele Anregungen beinhaltet, die wir jetzt nicht angesprochen haben. Also das Thema Nachhaltigkeit ist noch viel, viel größer. Also da ist eine ganze Menge machbar. Ja, und ich muss ehrlich auch zugeben, ich habe mich jetzt wegen der Sendung auch wirklich sehr intensiv mit dem Thema beschäftigt und ja, wie gesagt, ich finde es ein absolut spannendes Thema und ein sehr wichtiges Thema natürlich auch. Ja. Und ich werde es weiter beobachten, was so passiert in die Richtung. Genau, super. Also ja, dann ich denke, wir werden es langsam zu Ende bringen. okay, das passt weil, jetzt das nicht so ganz zur Nachhaltigkeit. Ich will jetzt noch ein bisschen nachhaltig sein. Nein, ihr habt sicherlich auch noch ein paar andere Sachen zu tun. Davon wollen wir euch jetzt nicht abhalten. Ne? Zum Beispiel den Müll mal nach Farbe sortieren, wie Stefan ja schon einleitend bekannt gegeben hat. Und ich sehe, dass wir die Stunde schon wieder überschritten haben. Wir haben das schon geahnt. Rekord. Ja. Aber es ist egal. Wir hoffen, dass wir ein bisschen was bewegen konnten. Ja. Genau, also für das Thema hat sich das auf jeden Fall gelohnt. Und wie gesagt, wenn wir da irgendwo in die Tiefe gehen sollen, eurer Meinung nach, dann ja. Und tretet mit uns in Kontakt. Ganz genau. Und wenn wir nur 2 oder 3 Leute von unseren Hörern, also von euch, jetzt so ein bisschen mit dem Thema vertraut und zum Nachdenken angeregt haben, dann haben wir eine gute Tat vollbracht. Muss man einfach so sagen. Dann gehen wir ja mit einem guten Gefühl ins Bett. Definitiv. Na gut, ich werde jetzt erstmal den Podcast schneiden. Vorher gehe ich nicht schlafen, René. Gut. Ja. Ja. Also, wie gesagt, vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank nochmal an unsere Interviewpartner. Hat sehr viel Spaß gemacht und sehr gerne wieder. Und nochmal ein spezieller Dank natürlich auch an Nadja, die, wie ihr gehört habt, unser Intro heute gesprochen hat. Ja, kommt gut in den Mai, weil der April ist ja fast schon rum. Wir hören uns in 2 Wochen wieder, dann mit einem anderen Thema. Welches genau, wissen wir noch nicht. Lasst euch überraschen. Lasst euch überraschen. Wir lassen uns auch überraschen. Genau. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Macht's gut. Ciao. Mein Aufnahmegerät läuft jetzt? Mein Aufnahmegerät läuft auch. Soll ich dir mein Geheimnis aus der letzten Sendung verraten? Ja, mach mal. Hast du wahrscheinlich gar nicht gemerkt, ne? Mein Mikrofon hing an der falschen Stelle. Ich dachte, du hast nebenbei einen Film geguckt, siehst du? Nee, das machst du ja immer. Ich finde ja den Axel ganz cool. Alex, meine ich. Also zuerst Thomas, dann Marco. Dann würde ich sagen Alex. Axel. Ah ja, Alex. Jetzt sag ich selber schon. Toll. Hast es geschafft. So. Alles klar? Mhm. Ist die Aufregung, ne? Nee, alles gut. Ich habe ja hier ein Getränk. Ich habe übrigens diesmal extra nicht das Kohlemikrofon genommen. Das Kohlemikrofon? Ach so, was dir immer in die Fresse fliegt und so. Nein, Nachhaltigkeit, Kohle. Ach, ich habe jetzt an Geld gedacht. Nee, okay, ich habe extra ein Holzmikrofon. Mist, den wollte ich, das wäre eigentlich der ganz flache gewesen. Aber ich wollte, dachte, ich kann dich schon mit anspruchsvolleren Sachen. Aber egal, macht ja nichts. Wir zählen jetzt einfach mal für die Synchronisierung von 3, 2, 1 und bei 0 klatschen wir kurz, okay? Alles klar, wenn du das willst. Also ist das jetzt für dich eine neue Erfindung? Nein, aber da sehe ich sofort, wenn ich die Spuren aufeinander lege, da ist unser Klatschen. 2. 1. Sehr gut. Gott, also, ja. Warte, dann bringe ich deine Orientierung jetzt durcheinander. Okay, das stand nicht im Ablauf, aber egal. Ich habe extra große Schrift, damit ich es lesen kann. Gut. Ja, dann wünsche ich dir viel Spaß mit deinem 14-seitigen Skript. Ja, man merkt, du hast meine E-Mail nicht gelesen von gestern Abend. Wieso, was stand denn da drin? Da stand genau das drin. Siehst du, deswegen finde ich, dass so ein Briefing immer mündlich sein sollte und nicht schriftlich. Ja, hast du recht. Und wir zeichnen es ja auf, ist ja ein Beleg. Du, die E-Mail, die liegt noch ausgedruckt auf meinem Schreibtisch. Hat der Student dir heute früh hingelegt, ja. Ne? Der hat sie abgeschrieben wahrscheinlich. Ja. Nee, ich habe gesagt, er soll die meine Lieblingsschrift machen. Also der tippt es dann ab in meiner Lieblingsschrift und druckt mir das dann nochmal in meiner Lieblingsschrift aus. Das ist total lieb von ihm. Ja. Eine Stunde 35 Minuten pro Aufzeichnung. Ja. Plus die Interviews 20 Minuten. Da weißt du, so viel Speicherplatz haben wir gar nicht. Du müsstest jetzt einfach nochmal die Teaser ankündigen. Was soll ich sagen? Mehr dazu erfahrt ihr in der 5. Ausgabe unseres Podcasts. Ja, sowas in die Richtung, ne? Irgendwas ist doch immer der Podcast mit René und Stefan. Mehr zum Thema, warte mal, das hat ganz schön reingeknallt gerade. So. Mehr zum Thema erfahrt ihr, und jetzt hast du reingeatmet. Achso, du nimmst ja nur meine Spur. Oh Gott, ey, ich mach das hier alles zum ersten Mal, habe ich das Gefühl. Entschuldige für meine Unprofessionalität, tut mir leid. Also, mehr zum Thema erfahrt ihr in der 8. Folge. Shit, ey. Welche Folge? Hast du für die 8. schon mal verwendet? Hast du getrunken, Andy? Ja. Mann. Mach mal die Heizung aus, dass das Fenster zu. Mehr zum Thema gibt's in der 5. Folge unseres Podcasts.